It's me, Mario! Ja, einmal kurz räuspern und dann geht's los. Richtig, ja. Herzlich willkommen bei Zock Hard. Ich habe einfach jetzt schon mal losgelegt und wollte super spontan sein. Wie wir in der vorletzten Folge auch waren, dann haben wir aus Versehen falsch aufgenommen, peinlich. 20 Minuten. 20 Minuten. Mit Metronom. Richtig kaputt gemacht, ja. Aber das passiert uns nie wieder. Wir haben gerade erstmal einen harten Test gemacht und haben ein bisschen gesprochen und geschaut, ob hier das Metronom läuft. Es lief nicht und deswegen ist alles gut. Wir machen heute einen Cast, den du, Herr Jeschke und ich schon lange jetzt einfach im Kopf haben, vorhatten. Ja. Also bestimmt jetzt schon, weiß nicht, 2 Monate oder ich glaube seit dem Gameboy-Cast haben wir uns überlegt, das zu machen. Und dafür haben wir uns einen Gast reingeholt und außerdem haben wir noch... Also wir haben einen Gast hier und wir haben einen Gast, der einen Einspieler bekommt. Einen Remote-Gast, ja genau, einen Einspieler hatten wir auch noch nie, aber dazu später mehr. Erst doch, hatten wir schon. Ja. Bei der Retro-Börsenfolge Nur 5 Einspieler. Nein, das waren O-Töne. oder Interviews, ja. Okay. Man muss ja hier in der Fachterminologie bleiben. Ne? Wir hatten noch nie einen Einspieler. Ja. Ich hab's verstanden. Seriöser Journalismus, denke ich. Ja. Ganz genau. So ist das. So, jetzt haben wir deine Stimme schon gehört. Malte, du bist heute bei uns. Der Malte und ich, wir haben schon eine kleine Zock- Vergangenheit, nicht weil wir uns irgendwie ständig zum Spielen treffen oder so, sondern weil der Malte genau wie ich und ja, Christian halt auch Duisburger ist, aber du ja jetzt nicht mehr. Nicht mehr, oh. Aber wir beide haben in Duisburg irgendwie hier und da mal sowas veranstaltet und dann bemerkt, ey, da gibt es ja noch jemand anderen, der auch irgendwie Gamer-Geschichten in Duisburg macht. Erzähl doch mal ganz kurz ein bisschen was zu dir einfach. Warum bist du heute hier? Was machst du jetzt? Ja. Genau, vielleicht kurze Folge. Ich habe vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren oder sowas, immer mal wieder so Veranstaltungen gemacht, wo ich einfach öffentlich dazu eingeladen habe, diverse Videospiele, also immer ein Videospiel pro Abend in einer kleinen Kneipe, die es mittlerweile nicht mehr gibt, zu zocken. Genau, das war das im Prinzip, wo wir dann etwas häufiger Kontakt hatten. Das hat sich dann so ausgeweitet. Mittlerweile... mache ich das nicht mehr. Ich bin, wenn ich nicht gerade als Sozialarbeiter arbeite, als Poetry Slammer unterwegs und schreibe zum einen für den Nachtwind-Blog, wo ihr ja zuletzt auch einen Gastauftritt im Nachtwind-Podcast hattet, und bin mittlerweile auch Redakteur von nextgamer.de, wo ich halt Spiele-Reviews und News verfasse. Und genau, wir haben einfach beim Nachtwind-Live-Podcast danach ein bisschen gequatscht und uns dazu entschlossen, dass ich einfach mal vorbeischaue. Ja, das war mir eh ein Anliegen. Ich habe gedacht, der Malte, der ist ein Typ, mit dem kann man richtig gut quatschen. Und das kann der bestimmt auch vom Mikrofon, denn das ist er ja auf der Bühne auch gewohnt. Und deswegen, uns verbindet ja eigentlich noch so eine kleine andere Sache, nämlich bei mir und bei meiner Frau im Laden in der Krümelküche, da machst du ja jetzt seit einem Jahr quasi einmal im Monat den Krümel-Slam und bist da ja quasi auch Veranstalter und Moderator und bist da voll am Start. Und das ist ja eh auch eine ganz witzige Geschichte, dass wir uns da sowieso auch einmal im Monat sehen. Und, genau. Wenn du auch nicht auch mal so Gast bist, was ja auch ab und zu vorkommt. Deswegen, wir sehen uns ab und zu brauche ich halt auch mein ausgewogenes Mittagessen, das nicht nur aus Tiefkühlfraß besteht. Das gibt es mitunter in der Krümelküche, ja. Auf jeden Fall. Ja. Richtig, ja, und deswegen war es eh lange überfällig. Also finde ich total gut, dass du hier bist. Herzlich willkommen zu Zock Hard. Ja, wie gefällt es dir so? Zock Hard ist schön, oder? Ich freue mich, ich habe riesen Bock. In dem Zock Hard Studio, 100 Quadratmeter. Ja. Ja. Boah, das wäre was, ne? So ein eigenes Podcast. Dieser fette Sessel, in dem ich hier flanieren darf. Ja. Unfassbar. Aus Hirschleder. Genau. Ja. Ich dachte, es wäre Schlangenleder. Ich habe gedacht, da lässt der Dennis sich nicht lumpeln. Aber der Schlangenledersessel, der steht, also die Garnitur, die steht im Westflügel. Okay. Unseres Studios. Ja. Sagt der Veganer. gemacht. Richtig gut, ja, aber zu Hause habe ich immer einen Schlangenlehrer. Also, ja. Nichts anderes. Wie viele Schlangen dafür sterben müssen. Ey. Ein Sessel? Bescheuert, ja, ein Sessel. Oh Mann, leck mich am Arsch. Ja, okay. Wir haben uns heute zusammengefunden. Wir haben gar nicht gesagt, welches Thema. Wir haben nur gesagt, wir haben das schon lange vorgehabt. Ne? Wir haben aber das Thema selber wir verraten einfach benannt. Kein Thema mehr. Genau. Müssen die sich selber raussuchen. Ja. Und wer das dann auch wer als erster rausfindet, ausformuliert, der kriegt ein Gefällt mir bei Facebook. Facebook. Bei Facebook. Ja. Sie wurden gefacebookt. Ja. Es geht um die Top 5 der allerbesten oder unserer liebsten Super Nintendo Spiele. Ich glaube, das ist die schwerste Entscheidung. Das sind auch die allerbesten, nicht nur unsere Liebsten. Ja, ich glaube so in total, in der ich glaub, total wir haben wir schon 15 Spiele, die jetzt heute Abend auf dem Tisch liegen, werden das mit Sicherheit die besten sein. Aber es war auf jeden Fall eine unglaublich schwere Auswahl. Absolut. Ich hätte auf jeden Fall locker eine Top 20 nehmen können und daraus auch einfach nur mit richtig viel Schmerz, mit emotionaler Schwierigkeit sagen sollen, welches davon mein Lieblingstitel ist. Also es ist echt super hart, weil das Super Nintendo auch einfach eine Kindheitskonsole ist, mit der so die Liebe zu Videospielen, ich glaube für uns alle, glaube ich, auch extrem bestachelt wurde. Von daher... Ich habe damit angefangen, glaube ich. Ja, Gameboy. Vorher aber. Ja. Als richtige Spielkonsole war, glaube ich, der Super Nintendo die erste. Das war bei mir genauso. Ja. Ja, absolut. Ja, ich glaube, ich bin ja so ein kleines bisschen, aber ich bin, glaube ich, nur ein Jahr älter als du oder zwei. Was? Drei. Drei? Aber du warst auch eine Stufe unter mir. Nee. Zwei? Du hast Abi gemacht, da war ich in der 10. Ah, dann drei. Dann drei. Ja, dann kommt das ja hin. Ja. Ja, okay. Nee, dann stimmt. Ja, ich habe, also ich bin du ja mit dem NES. Ja, du hast den worden. NES mitgekriegt. Und, auch Gameboy, aber da war natürlich der Super Nintendo der Knaller. Ja. Deswegen, als allererstes würde ich, glaube ich, ganz gerne mal ganz kurz anreißen für uns alle drei, wie ist eigentlich so eure erste Erfahrung mit dem Super Nintendo gewesen? Danach können wir über unsere Top 5 sprechen und dann schauen wir mal. Malte, du bist unser Gast, du hast die Ehre. Ja. Was war deine allererste Erfahrung mit dem Super Nintendo? Ich weiß, dass ich als kleiner Junge, ich war auf jeden Fall noch im Kindergarten. Da habe ich regelmäßig bei meiner Cousine oder meinem Cousin übernachtet. Die waren ja so um die 10, 9, 8 Jahre älter als ich und hatten dementsprechend schon ihr eigenes Zimmer mit einem eigenen Fernseher und einem Super Nintendo da drin stehen dann. Sodass ich dort natürlich immer super gerne übernachtet habe, einfach nur um schon in meinen jungen Jahren bis spät in die Nacht Super Mario Land zu zocken. Und ja, so war das dann. Später war ich dann auch bei meinem Onkel, meiner Tante, die auch ein Super Nintendo hatten und Secret of Mana dabei hatten, sodass ich da auch schon im Grundschulalter mit meiner Schwester immer zu zweit Secret of Mana gezockt habe. Und irgendwann war es dann eben so weit, dass unterm Weihnachtsbaum ein Paket lag. Ich weiß noch ganz genau, ich habe zuerst ein Paket aufgemacht, da war der Super Game Boy drin. Und ich habe zu meiner Mutter gesagt, Mama, das Christkind hat einen Fehler gemacht. Damit kann ich, also habe dann noch ans Christkind geglaubt, damit kann ich gar nichts anfangen. Ich brauche da noch das Super Nintendo dafür. So, dass er nicht, und dann hat meine Mutter gesagt, ach so, ja dann, na, da weiß ich auch nicht. Ach, dann pack du erstmal weiter aus. Ja, natürlich war da noch ein Super Nintendo im anderen Paket drin. Und zusammen mit ich glaube, Illusion of Time und Secret of Mana hatte ich dann. Oh, Wahnsinn, ey. Top-Spielauswahl. Ja. Genau. So, und habe dann eben noch ein paar Spiele von meinem Cousin halt bekommen, sodass ich halt wirklich so die Klassiker, also Super Mario, eben wie gesagt, Secret of Mana, Illusion of Time, sowas, hatte ich dann direkt im Petto und damit fing es dann halt auch an. Richtig gut. Und so eine richtig klassische Weihnachtsbaumgeschichte finde ich total geil. Ich glaube, Konsolen. Doch, habe ich auch schon mal zu Weihnachten gekriegt, aber irgendwie waren die meistens doch so zwischendrin zu irgendwelchen anderen Begebenheiten oder ich habe die halt selber gekauft oder was auch immer. Aber so diesen Klassiker, so mit weiß nicht, als Kind die Konsole ausgepackt, so alte Fotos gibt es ja oft, ne, auf dem Internet. Ja, ich weiß nicht, ob ich wie dieses Nintendo 64-Child von YouTube war. Ich kann es mir durchaus vorstellen, aber ich will jetzt auch nicht drauf schwören. Ja, und hey Jeschke, wie war es bei dir? Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich meine, ich habe den auch zu Weihnachten bekommen. Und ich glaube auch kurz nach dem Release. Der kam ja 92 in Deutschland im August. Und ich gehe stark davon aus, dass ich ihn zu Weihnachten bekommen habe. Dann war ich 6. Ich meine, ich habe den zu Weihnachten gekriegt mit Super Mario World. Und das war eigentlich das Spiel, weil ich auch die meiste Zeit gespielt habe dann als Kind. ehrlich gesagt. Man konnte, meine Mama hat tatsächlich immer, mein Papa hatte Schichtdienst und die hat dann für mich abends weitergespielt, hat im Super Mario World, aber immer nur, habe ich schon erzählt, er hat immer nur ein Level gespielt und mir einfach 99 Leben gemacht. Und dann abgespeichert. Und ich bin dann morgens irgendwann im Wochenende aufgestanden und konnte dann mit 99 Leben weiterspielen. Er hat einfach immer nur dieses eine einzige Level gespielt. Also die konnte halt irgendwie nicht pennen, wenn mein Papa arbeiten war und dann hat die halt die Nacht über Super Nintendo gespielt. Finde ich auch eine total voll gut, ne? Süße Geschichte. Aber immer nur ein Spiel, nur dieses eine Spiel, nur dieses eine Level. Die hat nie irgendwas anderes angefasst an Super Nintendo Spielen. Wahnsinn. Ja. Ja, und von da an war natürlich, ne, alles, was wir mit Kollegen irgendwie zocken konnten, haben wir gezockt. Schöne Konsole. Ich finde, die ist auch, die Konsole ist mit am besten gealtert. Ja. Finde ich, so von der Optik auch her. So, ja, die ersten PlayStation 1-Spiele kann man heute relativ schwer noch spielen. Ja, voll. Also gerade diese ersten 3D-Titel sind relativ schlecht gealtert. Ja, guck dir mal das erste Battle Arena Toshinden an oder auch das erste Tekken oder so. Boah, wie das erste Tekken aussieht. Ja, unfassbar schlecht einfach. Ja, aber zu der Zeit war halt klar, unfassbar war das geil, gut. Ja, ne? Sicher. War halt erst die ersten Schritte in Richtung ist 3D. Ja auch, ne? Ja. Ist beim N64 ist es ja das, ist ja, ja das Gleiche. Ja, ist auch nicht so gut gealtert. Also wenn man sich das erste Turok anschaut oder sowas. So erkennt man einfach nichts. Wobei, ich muss zugeben, ich fand das, selbst das fand ich damals halt auch gar nicht so schon gut. Kacke, ich habe mir das gekauft, weil ich übertrieben gehypt war vom ganzen N64. Und dann hatte ich das und dann hielt der Hype noch so ein Jahr an oder sowas. Ich habe irgendwie alles aufgesogen und auch gekauft, wenn ich Knete hatte dafür. Und dann habe ich mir Turok gekauft, einfach weil es rauskam und weil ich wusste, okay, da haben alle drüber gesprochen, das revolutioniert irgendwie die Ego-Shooter auf der Konsole, ne? Und dann habe ich das gekauft und habe gedacht, ach du Schande, was ist das denn? Weil ich die Steuerung auch so mega komisch fand mit dem N64-Pad. Also hat mich irgendwie total irritiert. Ich musste mich voll dran gewöhnen, auch dieses, ja, das super, super kurze Sichtfeld, super viel Nebel. Aber ich habe es auch durchgespielt und fand es am Ende auch mega gut. Und der zweite Teil fand ich auch richtig gut. Also Turok war ich eigentlich auch... Ja, der zweite Teil mit Sprachausgabe, was mich echt völlig umgehauen hat damals, dass das möglich ist. Boah, und dann sah das mit dem Expansion Pack nochmal eine Ecke besser aus. Das war cool. Super Game Boy hatte ich auch. Das war halt auch so ein Ding, ne? Die bringen einfach ein Super Game raus und du kannst alle deine Game Boy-Spiele spielen. Ja, in bunt. In bunt, ja. Und mit irgendwelchen Rahmen. Ja, haben wir ja schon im Game Boy-Podcast drüber gesprochen und die Rahmen selber nochmal bemalt oder so. Ich weiß nicht, wie ich das als Kind ausgehalten habe. Ich habe diesen Löschrahmen. Habe ich komplett einfach den Bildschirm nur noch, dass du dieses Game Boy sehen konntest. Und den Rest hatte ich in diesen Löschrahmen, der die ganze Zeit so in Regenbogenfarben geblinkt hat. Und so habe ich Spiele gespielt. Kein Wunder, dass ich jetzt eine Brille trage wahrscheinlich. Das war Wahnsinn. Haben wir übrigens auch nochmal beim Gamer Podcast getestet. Ne? Ja, ja. Da konntest du nicht spielen, keine zwei Minuten. Ja, das ist echt das war echt Wahnsinn, das hat dir alles weh. Ja. Aber gut, ich meine, als Kind findest du sowas, glaube ich, auch geil. Und auf der anderen Seite, guck mal, die Japaner, alle japanischen Spiele sehen halt so aus. Die sind ultra quietschbunt und die haben auch mit einer Framerate-Wechselratio von einem Frame pro Farb. Was weiß ich, pro Farbbildschirm so. Also das ist ja nur die ganze Zeit nur Terror. Ja, Epilepsie-Warnung. Ja, genau. Spielen ja, irgendwie die ganzen Shoot-Maps und so. Ja. Bullet-Hell-Shooter. Die Simpsons-Folge, wo die Simpsons in Japan sind. Die ist nicht ohne Grund. Parodieren ist ja nicht umsonst. Ja. So, ne? Als Pokémon hat es ja tatsächlich geschafft, dass wer weiß, viele Kinder ins Krankenhaus mussten. Ja, ist schon richtig verrückt. Ja, und deine ersten Erfahrungen? Ja, ich war, also Super Nintendo kam raus und ich habe das damals, wer vielleicht Zockhart irgendwie schon ein, zwei Mal gehört hat, der Jeschke und ich, wir reden da häufiger mal drüber, dass es bei uns in Homberg diesen Videospielladen gab, Magic. Der beste Videospielladen ever. Ever, ja, auf jeden Fall. Das war halt wie eine Videothek, aber du konntest halt Videospiele ausleihen. Der hatte auch irgendwie so eine Handvoll Filme, später auch ein paar mehr, aber eigentlich ging es da hauptsächlich um Videospiele. Primär um Videospiele, Der hat auch nur mit Videospielen aufgemacht, ganz am Anfang, das war auch das absolute Ding. Und dann haben wir uns da halt immer mal Sachen ausgeliehen so. Und deswegen, da habe ich es mitgekriegt und halt so im Supermarkt oder beziehungsweise in so einem großen Einkaufsladen, so was weiß ich was, ne, EKZ damals. Ja, stimmt. Reinhausen. Oder im Toys R Us oder so, dann gehst du da halt rein, dann stehen ja die Spielstationen oder stehen Fernseher und dann liefen die Videos, ne. Da habe ich auch schon mal gesagt, oh Mama, guck mal, die Grafik, total geil. Und, als ob das Mütter interessiert hätte, ne? Ja. Guck mal, die Grafik, ja, Wahnsinn. Genau. Oh ja, toll, Kind. Ja, besser wird's nicht mehr. Genau. Und ich hatte halt den NES und war damit auch zufrieden und so, aber tatsächlich war es bei mir irgendwann so, dass ich irgendwie aus dem Magic, aus dem Laden halt da, so mehr oder weniger jedes NES-Spiel einmal ausgeliehen hatte. Und habe halt so alles gezockt und dann kam das Super Nintendo war dann raus und ich habe dann auch gedacht, ja, okay, jetzt kommt da eh nicht mehr nichts mehr voraus fürs NES, ne? Ich bin so ein bisschen irgendwie gelangweilt und lag meiner Mutter irgendwie so ein bisschen in den Ohren. Und ich weiß nicht, ich glaube, war kurz vor meinem Geburtstag oder so und im Endeffekt haben wir das dann so in Anführungsstrichen verrechnet. Aber irgendwann kann ich mich genau daran erinnern, wie es war. War halt schon, wie gesagt, da war Super Nintendo schon raus, vielleicht so ein Jahr oder zwei. Und dann, weiß nicht, nach der Schule, meine Mutter sagt, ja, ich muss nochmal einkaufen. Und ich sage, ja, bringst du mir ein Super Nintendo mit? Weil das so ein bisschen so ein Running Gag war bei uns, ne? Weil ich halt irgendwie schon mehrfach gebettelt habe. So, ja, ich hätte jetzt ganz gerne mal ein Super Nintendo. Und dann habe ich, also im Rausgehen, so scherzhaft, habe ich halt gesagt, ja, bringst du mir ein Super Nintendo mit? Und sie sagt, ja, ist gut. Und ich habe mir da natürlich nichts bei gedacht, weil ich eben damals schon viel Blödsinn geredet habe. Und auch mit Ironie waren wir schon beide sehr unterwegs, ne? Meine Mutter hat mich da geschult. Ja, dann kam die einfach nach Hause und hat gesagt, hier, ich habe den Super Nintendo mitgebracht. Ja. Und das war halt so mega surreal, weil halt, wie gesagt, war jetzt nicht irgendwie sowas wie Ostern, Geburtstag, Weihnachten. Ich glaube, es war halt so im Frühjahr, deswegen war es halt kurz vor meinem Geburtstag und ich denke mal, dass es dann so damit verdengelt wurde. Ich kann mich daran jetzt gar nicht mehr so sehr erinnern. Für mich war dann ab da nur noch, oh mein Gott, ich habe einen Super Nintendo. Und wenn ich halt zum Magic gerannt habe, mir erstmal so einen Titel ausgeliehen ja. Und dann war für mich halt auch geschehen. Ne? Und seitdem, ich weiß nicht, also ich habe glaube ich auch für alle Konsolen, wenn man das so vergleicht, ich habe am meisten Super Nintendo Spiele im Vergleich zu allen anderen Konsolen. Und ich habe auch als Kind einfach, ich habe so viel damit gespielt. Das ist, wie ihr gerade auch schon sagtet, die ist einfach extrem gut gealtert. Es gibt viele Titel, die immer noch richtig, richtig geil sind, die immer noch richtig Spaß machen, die einfach gut gebalanced sind, immer noch gut aussehen, die sehen einfach nicht altbacken aus. Auch die Mucke, die ganze 16-Bit-Mucke, die war so vielseitig und so viele Hersteller haben da mega viel rausgeholt. Ne? Und auch wie innovativ das war, da gab es ja auch super viel Peripherie für. Jetzt Mario Paint mit Maus. Ja, stimmt, mit Maus. Du konntest ja. Da malen und Musik machen oder dieses blöde Super Scope, was keine Sau benutzt hat, weil es so richtig schlecht funktioniert für hat. Yoshi Safari, ne? Yoshi Safari, Terminator 2. Ach, stimmt, genau, Terminator. Und dann gibt es irgendwie diese Mehrfach- Cartridge, wo irgendwie 6 Spiele drauf sind, die alle absolut unter aller Kanone sind. Kannst nichts von spielen. Ja. Das war null Spaß, das war dabei. Naja, keine Ahnung. Aber insgesamt schon richtig geil alles. Zumal das ja auch einfach, also es hat den Test der Zeit ja auch insofern bestanden, dass man auch jetzt noch auf YouTube aktuelle Lieder über den Mario Paint Music Maker findet. Ja, Wahnsinn, so, oder? Also es gibt ja noch immer Leute, die wirklich aktuelle Lieder in dieses simple Tool einbasteln, was halt völlig abgefahren ist. Ja, vor allem, dass du da eigentlich auch richtig viel mitmachen kannst, wenn du da ein bisschen kreativ dich einbringst. Und auch diese Geräusche, die waren so abstrakt und bescheuert, aber das war halt abgespielt, war das irgendwie geil. Mhm. Und das hat auch Spaß gemacht. Das war halt auch, selbst für Kinder so, als erster Musiksequencer war das auch mega gut gemacht. Das war einfach so richtig klassisch Nintendo. Die haben echt einen Wurf gemacht mit dem Ding. Wisst ihr noch, wie teuer der war zur Einführung? Nee. Ungefähr? Ich hab's ja nicht bezahlt. Ja, ja dann ist ja egal. Kann ich gar nicht sagen. 329 D-Mark. Er würde heute einen Preis von ungefähr 260 Euro entsprechen. Ich stell dir mal vor, irgendeine neue Konsole würde 260 Euro gelauncht werden. Ja, wie teuer war denn die Wii? Die hat, glaube ich, 300 Euro gekostet. Die war nicht so teuer. Ja. Die war verhältnismäßig günstig. So, ich meine, die ganzen großen neuen Konsolen kosten ja, mindestens immer... Ja, Minimum also eigentlich fangen die bei 500 an, gehen relativ schnell auf 400 runter ja. Und landen irgendwann so bei 200. Aber Nintendo war mit der Wii auf jeden Fall, N64 war super teuer, war 700 Mark am Anfang oder 800 sogar. Wahnsinn. Beim N64 war es tatsächlich so wie deine Super Nintendo-Geschichte bei mir, dass mein Opa plötzlich ankam und meinte, oh, Malte, ich hab übrigens was mitgebracht. Ja. Also da... Ich hab dir was gefunden. Der GameCube war die erste Konsole, die ich wirklich von meinem eigenen Geld bezahlt habe. Das war bei mir das N64. Ja. Von daher... Ich glaube 699 D-Mark war das. Und ich habe gespart wie so ein Geistesgestörter, weil ich auch am Anfang halt mehrere Controller haben wollte und auch so 2-3 Spiele zum Start. Und ich glaube, ich habe im Endeffekt so 800-900 Mark dafür ausgegeben. Wahnsinn. Total krass. Verkaufte trotzdem, Einheiten? Wenn man sich das überlegt, dann schon günstig der Super Nintendo, ne? Im Vergleich. Verkaufte Einheiten bis letztes Jahr? Wie auch immer, warum die bis letztes Jahr, die gab es ja nicht mehr, ist ja egal. 49,1 Millionen. Boah. Fast 50 Millionen Konsolen. Ich glaube, weltweit gehe ich davon aus. Ja, klar, weltweit, logisch. Ja. Ich glaube, die bestverkaufteste Konsole aller Zeiten bisher ist immer noch die PlayStation 2, oder? Ja. Ja. Ja. Hm. Aber trotzdem. Die war auch schweineteuer zum Release, ne? Mega. Die hat 900. Nee, mehr. Die hat. Ich, 800, glaube ich. Ja, 869, irgendwie so. Ja, genau, stimmt. Die war so krumm. Ja, die hat so eine ganz krumme Zahl. Nicht so 799, ja, 899. Die war irgendwas zwischen 700 und 800. Ja. Zwischen 800 und 900 Euro. Nee, was hast du jetzt gesagt? 869. Ja, ne? Ja. Genau. Und dann noch eine Memory Card, die irgendwie nochmal, ich glaube, 80 Absolut Mark gekostet mit, hat. Die war richtig teuer. 5 MB. Ja. 8, oder 8 MB. Ich, ne? Ja, kannst du heute kein Foto mehr drauf speichern. Der Standard ist 8 MB. Ja, echt. Wahnsinn, ey. Mega bescheuert, auf jeden Fall. Die war richtig teuer, aber die sah auch ultra geil aus. Ja, war halt auch ein richtig guter DVD-Player, ne? Für die ganzen Leute, die jetzt halt auch nicht so viel gespielt haben. Hatten halt klar, so ein voll. Jeder, der noch kein DVD-Player hatte. Home-Entertainment-Gerät, so, ne? Im Endeffekt. Wir schweifen schon wieder mega ab. Ja, total. Ab, so. Okay, super, ja, Nintendo. Lass uns mal über alle Konsolenstarts der Welt reden. Oh mein Gott. Ich wollte jetzt nicht abhalten davon. 3 Stunden später. Nee, nee, ist schon korrekt so. Ja, wir tendieren dazu, weil es ja gerade irgendwie sehr, sehr abzuschweifen. Ja, verkauft einen spannend. Ach, 50 Millionen, Wahnsinn, ne? Das ist schon viel. Erfolgreichstes Spiel? Gib mal einen Tipp. Super Mario. Super Mario World, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, gut, war auch dabei bei vielen Konsolen, bei der Bundle. Ja. Bietet sich ja an. War ja auch in mehreren Bundles dann nochmal drin. Mhm. Auch als Doppel-Cartridge mit irgendwas genau, anderem stimmt, oder so. Ja. Ja. Gibt ja eine Mario World und All-Stars Doppel-Cartridge. Ja. Ja. Ja. Cool. Dann lass uns zu den Spielen rübergehen. Voll. Top 5. Machen wir das so, wie wir gesagt haben. Wir reden über den Platz 5 und dann sagt jeder seine Nummer. Ja. Ja, finde ich eigentlich ganz cool. Dann landen wir irgendwann alle bei Nummer 1 und dann ist irgendwie dann bleibt die Spannung oben. Dann bei Malte ist richtig spannend. Meine Spiele sehe ich ja hier, deine Spiele sehe ich auch hier. Ja, aber Malte hat keine Spiele Ahnung dabei. Weil er nicht mitnehmen, ja, wie gesagt, ich habe auch nicht gefragt, deswegen weiß ich auch nicht. Weil es ist aber auch tatsächlich so, ich habe damals, wie gesagt, es war für. Ich weiß, boah, was wollte ich mir denn damals kaufen? Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall, und das war ein gängiger Prozess bei mir, ich habe, als ich mir den GameCube gekauft habe, habe ich mein N64 mit allen Spielen verkauft, um halt das Geld für den GameCube zu haben, plus Spielen. Und das habe ich beim Super Nintendo auch gemacht. Und der Super Nintendo ist halt durch viele Sachen, die einfach auch über die Virtual Console einfach funktionieren oder eben auch andere Möglichkeiten, um sich, ne, so ein Retron und sowas, hatte ich einfach Möglichkeiten, die Super Nintendo-Spiele trotzdem noch irgendwie zu spielen, ohne mir sie wieder nachzukaufen. Also Super Nintendo, eine N64 habe ich wieder mitspielen, aber Super Nintendo ist tatsächlich die Konsole. Deswegen läuft alles aus meinem Kopf, aus meinen Erinnerungen daran. Ich habe tatsächlich noch meine Konsole, die ich als Kind bekommen habe. Wobei die, glaube ich, irgendwann mal frack gegangen ist, aber diese Konsole habe ich noch. Ich habe dann mir einen Ersatz besorgt oder so. Und der läuft bei mir zurzeit, aber das Originalding habe ich auch noch. Also meine läuft aber auch noch. Meine ist noch funktionstüchtig. Krass, meine sind alle im Arsch. Mein N64, mein erstes ist auch im Arsch und mein NES auch. Ja, so gehst du mit deinen Sachen um. Nee, meine, gar nicht, voll gut. ich ärgere mich halt gar nicht. Mein erstes Super Nintendo hat mal ein Glas Orangensaft abgekriegt. Ich ärgere mich halt auch tierisch, weil ich weiß, mein Großvater war wirklich immer super akkurat, was die Verpackung anging. Also die Verpackung waren wirklich perfekt in einem Schrank sicher. So, ne? Also da war nichts dran. So. Auch bei den Big Boxen, die ganzen Spielanleitungen, Komplettlösungen, die mit dabei waren, hatte ich alles zu Hause und das habe ich dann alles mit, aber da denkt man ja auch nicht daran, kann's ja nicht, dass es irgendwann später mal, da wieder, nee, so, da dachte ich, mein Gott, ey, jetzt kommt der N64 mit der besten Grafik der Welt und besser wird's nicht mehr. Ja. Ich will da nie wieder was anderes spielen. So, so habe ich halt damals gedacht. Ja, klar, das ist auch so. Ja, macht ja jeder eigentlich. Denkt man das du konntest ja als Kind auch eigentlich nicht anders eine neue Konsole kaufen, indem du die alte verkauft hast. Ja. Aber du hast halt so superreiche Eltern. Nee. Aber du hast ja gespart lange. Ach so, aber ich wollte das Ding halt dann zum Release haben, also habe ich die alte. Ja. Also außer den Super Nintendo, komischerweise habe ich den immer behalten. Ja, dann wurde man immer vom Club Nintendo Magazin so mega heiß gemacht. Wo wir alle gratis natürlich Mitglied waren. Das war auch richtig klug von Nintendo damals, muss man schon sagen. Einfach Werbeblatt, aber richtig klug verpackt. So. Ja. Und dann gab es auch immer, wenn du ein neues Abo abgeschlossen hast, gab es immer einen Soundtrack auf CD. Stimmt, die habe ich sogar noch. Die Soundtracks habe ich zu Hause noch. Mhm. Ja. Da fehlen mir auch nur so 3 Stück von oder so. Die brauche ich auch nochmal irgendwann, um die Sammlung komplett zu haben. Die sind wahrscheinlich auch ein bisschen. Ja, die kriegst du schon besorgt, so, aber dann musst du halt so schon auch normalen oder etwas teureren CD-Preis zahlen. 30 Euro oder so. Okay. Naja. So, komm. Top-Liste. Top 5. Platz 5. Also ganz kurz vorneweg. Okay. Wie gesagt, es ist das Allerschwerste gewesen. Ja. Jetzt Ich bin mal gespannt, was ihr so für Titel dabei habt. Und jedes Mal werde ich, bei jedem Titel von euch, hätte ich auch nehmen können. Ich würde wahrscheinlich sagen, den wollte ich eigentlich auch erst nehmen. Und es sind halt, ich weiß ja jetzt, ihr wisst es noch nicht, aber ich weiß ja auch, mir fallen auch noch immer Titel ein, wo ich sagen würde, eigentlich hätten die auch noch auf eine Liste kommen können, aber ist bei mir halt, ich hab meine Spiele so entschieden, nicht danach, was ich als Kind am besten fand, sondern danach, was mir auch heute noch am meisten Spaß bereitet. Ja, ich glaube, das hat bei mir auch mit eingespielt. Ja, auf jeden Fall. Sonst wird es bei mir ein bisschen anders aussehen, aber ja. Wobei Jeschkes Liste ist extrem zeitlos, wenn ich mir die so angucke. Ja, ne? Kann man alles heute noch spielen. Ja, voll, absolut. Fangen wir an mit Platz 5. Bei mir F-Zero. Ach, willst du dazu nichts sagen? Sagen wir erstmal alle Titel. Ja, oder? Super Mario Kart. Und Super Mario World 2 Yoshi's Island. Aha, okay. Ja, wie ich mir schon dachte, ich hätte bei beiden von euren Titeln müssen. Ja, muss rein. Aber ich war mir sicher, Mario Kart nimmt einer von euch auf jeden Fall. Ja. Yoshi's Island höchstwahrscheinlich auch. Und irgendwie... Yoshi's Island bin ich jetzt zugespalten, ne? Ich mochte diesen quäkenden Kindersound nicht. Der ist auch ultra nervig, ohne Flachs. Ich war wahrscheinlich einfach nur zu schlecht, da ich den zu oft gehört habe, aber er ging mir so schnell so am Sack. Das stimmt. Ich muss auch sagen, Yoshi's Island ist ein Spiel, was ich fand es als Kind nicht so cool, wie es jetzt mittlerweile ist. Mittlerweile, es liegt auch daran, dass aktuell, bis auf Yoshi's Story für den N64, ist jedes neue Yoshi-Spiel von diesem Spiel inspiriert, so, weil es gibt in jedem eben diese 5 Blumen, die man finden muss, es gibt immer diese Sterne, die man am Ende haben muss, um halt die 100, und es gibt die roten Münzen und die muss man alles, um im Endeffekt die Level auf 100% abzuschließen. Ja. Nur Baby Mario ist nicht mehr dabei, was tatsächlich der nervigste Faktor ist. Glücklicherweise. Aber trotzdem fand ich's, ich fand das, dieser Malkreidestil, das ganze Spiel hatte, der ist einfach, der sieht auch jetzt noch einfach wunderschön aus. Absolut. Ich mochte einfach dieses komplette Setting irgendwie, das nicht nur einfach, dass man erfahren hat, boah krass, es gibt nicht nur einen Yoshi, so, was eigentlich logisch, klar, eigentlich wusste man das schon vorher, aber weil man ja auch bei Super Mario World immer wieder neue Yoshis aus Eiern schlüpfen lässt, aber für mich war es eigentlich, ja, Yoshi gibt es nur einmal, aber da dann wirklich, boah krass, wie viele Farben es von den Yoshis gibt und die Bossgegner waren so schön irgendwie, allein der erste Boss, dieser riesige hüpfende Ball mit der Hose, den man die Hose ausgezogen hat. Und dann wurde er immer roter. Ja. Super geil. Und auch einer der besten Endkämpfe überhaupt gegen Baby Bowser in seinem Godzilla-Modus, wo er so auf einen zustampft und man mit riesigen Eiern auf ihn werfen muss. Super geil. Für mich das beste Jump'n'Run, was auf dem Super Nintendo erschienen ist. Kann ich absolut nachvollziehen, so vom Level-Design, wo man als Kind ja nicht drüber nachdenkt, aber so als Erwachsener, gerade wenn man so ein bisschen sogar in der Branche vielleicht sogar tätig ist, so wie ich jetzt, aber da merkt man halt irgendwie, okay, das Level-Design ist halt grandios und das ist ja bei vielen Nintendo-Titeln so, dass sie irgendwie den Spieler absolut an die Hand nehmen, ohne dass er sich an die Hand genommen fühlt. Meistens kannst du die durchlesen, kannst auch lassen, kannst diese Blöcke halt irgendwie vorbeilaufen. So war es früher, mittlerweile. Ja, heute ist es ein bisschen mehr aufgezogen, das stimmt. Aber jetzt in dem Fall, Yoshi's Island, da kannst halt echt richtig viel lernen, wie du halt gut durch ein Level geführt wirst. Und vor allen Dingen, das wird ja auch nicht langweilig. Das wird immer, also jedes Level, jede Welt hat irgendwie so seine eigenen Schauplätze gehabt. Es wird immer schöner, hatte ich das Gefühl. Und es hat so viele Möglichkeiten gehabt, irgendwie auch mit Yoshi, was der so alles drauf hatte. Und wie du schon sagst, der Grafikstil, das ist genau wie jetzt, wenn du auf der Wii U oder auf der Wii guckst, was die ganzen Kirby- und Yoshi-Titel so für Grafikstile fahren mit diesem Garn oder Yoshi's Woolly World und Kirby's Epic Yarn und so, ne? Dass die halt so diese verschiedenen Materialien als Grundgrafikstil benutzen. Das hat eigentlich auch Yoshi's Island als allererstes gemacht. Stimmt, ja. Die haben so alles andere war einfach immer nur Pixel-Comic-Grafik quasi. Ja. Es gab ja auch, und das ist auch was ich super, super lustig fand. Ich suche gerade, ob ich den Namen davon finde. Es gab ja dieses eine Level bei Yoshi's Island. Die Level bei Yoshi's Island hatten ja allesamt einen eigenen Namen. Und es gab ein Level, in dem diese, in dem so Puste, so Pollen. Ja. Und wenn man die berührt hat, dann wird das Bild ganz, hat angefangen zu wabern. Ja, stimmt. Ja. Und der Name dieses Levels, wenn du die Anfangsbuchstaben der einzelnen Wörter nimmst, ist einfach LSD. Und also nicht, ich finde gerade tatsächlich nicht den deutschen Namen dieses Levels. Es ist aber ja. Da hat sich aber jemand einen Gag erlaubt. Absolut. Das finde ich grandios. Ja, solche Scherze, die verstehst du ja auch nicht als Kind, ne? Und auch jetzt so, weiß ich nicht, auch mal beim Dialog, dass da so ein oder zwei so Anspieler mal kommen, das ist mir später immer mal wieder aufgefallen. Auch bei anderen Nintendo-Spielen, dass da so Sachen drin sind, die du als Kind gar nicht so dermaßen raffst und dann später denkst du dir so, was, da haben die aber auch irgendwie gerade einen lustigen Tag gehabt, als sie das übersetzt haben, ne? Und das finde ich halt super charmant. Das mochte ich schon immer an dem Groß-Ostheimer Übersetzungsteam von Nintendo damals. Das ja, nicht mehr. Secret of Evermore hast du doch in Groß-Ostheim angefangen. Ja, ja. Stimmt. Ja. Genau. So als Kind, so, ja, keine Ahnung, Groß-Ostheim, ja. Soll das sein? Das ist halt so, ne? Ja. Dass er nicht gecheckt hat, irgendwie die Nintendo Deutschland Zentrale da war. Lustiges Sporendrama. Voll gut. Voll gut. Das wusste ich noch nicht. Das ist echt sehr witzig. Ja, apropos Drogen, also die Titel, die wir jetzt irgendwie noch hier auf der Kappe haben, sind ja auch alle so ein bisschen ballerballer, ne? Also F-Zero war ja, ich weiß gar nicht, ob es auch Starttitel war oder super schnell beim Start, nach dem Start erschienen ist. Hätte ich in der Zwischenzeit eigentlich mal googeln können. Und zwar F-Zero, für die Leute, die es nicht kennen, ist ein Future Racer, also ein Rennspiel, was ja mehr oder weniger so zukunftsmäßig irgendwie auch aussieht. Du fährst halt mit so Gleitern durch die Gegend, erreichst halt irgendwie wahnsinnige Höchstgeschwindigkeiten von bis zu, was weiß ich, 400, 500, 600 Meilen und rauschst da durch die Gegend über ziemlich anspruchsvolle Strecken, die links und rechts mit ja, Elektrofeldern irgendwie gespickt sind, also bloß nicht die Bande berühren. Ja. Und du gibst da Vollgas und musst wirklich auch mit Driften im richtigen Moment Gas geben. Und die Strecke musst du hundertprozentig auswendig können, sonst kackst du einfach ab. Und das ist echt der Knaller. 1990, erster Titel übrigens. Und 1990, aber in Japan dann, ne? Ja. Ja. Höchstwahrscheinlich. Ja, 92 hast du gesagt in Deutschland, ne? Mhm. Und ja, Wahnsinn. Also das hat halt, war eins der ersten Spiele, das den Mode 7 Effekt nutzte, wo die Hintergründe unterschiedlich schnell vor den Vordergründen sich bewegen und dadurch mehr Tiefe quasi vorgaukeln. Und das war damals grafisch total irre. Und ich finde auch, dass das relativ gut gealtert ist. Insgesamt finde ich bei 16-Bit-Spielen halt so Mode 7-Effekt eigentlich ziemlich nice. Mhm. Und ich habe das einfach gespielt wie so ein Gestörter. Ich habe immer versucht, alle Rekorde zu brechen. Und natürlich nicht zu vergessen, die Musik war der absolute Knaller bei F-Zero. Oh, Mute City, die erste Strecke direkt. Zeitloser Klassiker, der Song. Da würde ich dir recht geben, was die Musik angeht. Da ist F-Zero, würde ich ganz weit oben auf jeder Liste ansetzen. Bei dem Rest würde ich F-Zero niemals auf eine, noch nicht mal auf eine Top 10 Liste setzen. Echt krass. Weil ich finde, F-Zero ist dafür zu loben, was daraus geworden ist. Also ich finde F-Zero, was war es? F-Zero X für den N64 fand ich grandios. GX für den GameCube fand ich auch sehr gut, nur viel, viel zu schwer später. Aber ich finde F-Zero ist, was das Gameplay angeht, nicht gut gealtert irgendwie. Mir fehlt da einfach ein bisschen viel. Ich finde es dann doch irgendwie, weil es einfach noch so reduziert ist. Mhm. So, mir fehlt tatsächlich einfach, mir fehlt ein Zweispieler-Modus. Okay. Mir fehlen mehr Fahrzeuge. Also einfach nur dieses Fahrerfeld aus vier Gleitern, sag ich mal, finde ich wenig. Und dann ist es wirklich, das schon auf den einfachen Schwierigkeitsgraden. Es gibt eine Strecke, wo du um eine Kurve fährst und hinter dieser Kurve ist direkt ein riesiger Sprung. Und wenn du bei diesem Sprung kurz vorher nicht, ich glaube, du musst den L-Knopf drücken oder so, ne? So, wenn du das nicht machst, und das erklärt dir ja auch kein Schwein, ja. du krachst immer kurz vor dem Ende auf dem. Boah, und dann, ganz, ich muss sagen, als Kind ist mir einmal ein Gameboy kaputt gegangen, weil ich ihn vor Frust mehrmals gegen meinen Kopf gehämmert habe. Also ich würde sagen, meine Frustrationstoleranz war verbesserungswürdig. So, und dabei Elgio damals war schon ganz schlimm. Und ja, wie gesagt, ich finde, es gibt bessere Rennspiele auch auf dem Super Nintendo, was, ne, zum Beispiel, was wir gleich noch kurz, ne, Super Mario Kart, was mir definitiv, was meiner Meinung nach besser gealtert ist. Aber nichtsdestotrotz ist bei Zero halt anzuerkennen, was daraus halt geworden ist. Zumal das einfach auch ein Genre ist, was jetzt mit Fast Racing Neo, vielleicht noch Wipeout irgendwie, ne, also Spiele, die jetzt auch aktuell noch rauskommen, einfach völlig unterrepräsentiert ist, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Ja, ich stehe auch eigentlich total auf diese Future-Rennspiele. Ich fand zum Beispiel auch Extreme G total geil, als es rauskam. Stimmt, auch für den N64. Ja, ne? Das ist meiner Meinung nach verhältnismäßig schlecht gealtert. Ja, stimmt. Aber als ich es gespielt habe damals, fand ich es ultra gut. Die PS2-Neuauflage, also was heißt Neuauflage, der Nachfolger, ja. Teil auf der PS2, der war auch überraschend gut. Aber ich weiß nicht, ich habe einfach extrem gute Erinnerungen an F-Zero und ich habe es auch in letzter Zeit immer mal wieder so gespielt, um Rekorde irgendwie zu reißen, nur aus Spaß halt mal abends irgendwie mal eine Stunde oder so. Witzigerweise hat meine Frau, die ja nicht viel spielt, die Sarah, also die jetzt nicht so wahnsinnig viel spielt wie ich, aber ja trotzdem auch in ihrer Kindheit irgendwie ihre Konsolenerfahrungen gemacht, auch über Tante, Onkel und Freunde und so. Und F-Zero war halt auch dabei und deswegen haben wir das ab und zu mal gespielt. Und ich finde, es ist ohne Frage, es ist knüppelschwer und es ist auch mega unfair, dass dir einfach nichts erklärt wird in dem Spiel. Ja. So, du drückst auf Start, du wählst eine Karre aus und dann gibst du Gas und das war's. Aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich mich da als Kind reingefuchst und wahrscheinlich, wenn ich es heute spiele, spiele natürlich auch unglaublich viel Nostalgie mit, warum ich das immer noch geil finde. Aber ich muss sagen, es ist halt einfach bockschwer. Es ist aber nicht unmöglich. Du musst einfach alles auswendig können. Aber das ist eigentlich so nichts anderes als jetzt so ein klassischer Bullet-Hell-Shooter. Den musst du auch auswendig können, sonst klappt das nicht. Ja. Aber na klar, für mal eben so aufgreifen und ein paar Runden fahren, wie bei Mario Kart, ja, oder bei zig anderen Racing-Games, ja, ist das nicht geeignet. Das ist richtig. Wobei auch, muss ich sagen, zum Beispiel Wipeout fand ich mega geil, aber da war ich zu doof zu. Habe ich nie besonders weit geschafft. Mhm. Und ich habe mehrere Wipeout-Teile und ich finde die nach wie vor gut. Die sehen immer nice aus. Aber die coolen Soundtrack die und Steuerung so. Ist einfach, also klar, weil du ja ein schwebendes Auto ist, das schwammig, aber irgendwie kam ich mit der Steuerung auch nicht so gut klar. Genau, die haben die mit Absicht so ein bisschen realistischer gemacht, aber ich komme da auch einfach nicht mit klar. Viele Leute fahren da übelst drauf. Ja, klar. Ne? Keine Ahnung. Ja. Mario Kart? Mario Kart. Und der bessere F-Zero-Teil, ne? Ja, tatsächlich, ich habe hier so ein bisschen gelesen und F-Zero kam ja vorher raus und die Producer haben sich das als Vorbild genommen und wollten einfach einen Zweispieler F-Zero machen. Und daraus ist Mario Kart entstanden. Ach. Ja. Mit ein bisschen gedrosselter Geschwindigkeit. Genau, ja klar, und natürlich Items. Viel langsamer Items. Aber die Grundidee war halt, aus dem Zweispieler-Modus reinzubringen und daraus ist dann Mario Kart entstanden. Ja. Ja, guck mal an. Auch schöner Mode-7-Effekt. Ich glaube, der Paddy hat irgendwann mal mir vor Jahren gesagt, dass man in Wirklichkeit einfach gar nicht den Fahrer steuert, sondern die Strecke bewegt. Mhm. Und irgendwie hat er den Zauber für mich genommen. Als ich dann nochmal reingeschaut habe, war es ja voll dumm, einfach die Strecke zu bewegen, anstatt den Fahrer. Der Paddy hat mir irgendwann mal erzählt. Also im Endeffekt hast du einfach nur den Fahrer in der Mitte des Bildschirms und du bewegst quasi nur die Strecke um den Fahrer rum. Ja, ich glaube, das haben so ein paar von den alten Rennspielen auch. Ja, ich glaube, das war einfach technisch einfach umzusetzen. Das war technisch leichter, ganz genau. Ja. Ich weiß nicht warum, das kann ich jetzt nicht erklären, so aus programmiertechnischer Sicht oder was, ne? Aber ich glaube, so Pole Position auf dem Commodore 64, wo ich auch gute Erinnerungen als Kind dran habe, was ja noch früher war, ne? Und da hab ich nochmal ganz angefangen mit Computerspielen, ne? Das hatte das auch. Und so ein Enduro Racer auf dem Atari auch. Mhm. Und also müsste man mich jetzt korrigieren, wenn ich falsch liege. Aber wenn ich so zurückdenke, das spielt sich ähnlich, so vom Fahrverhalten. Mhm. Ja, kann gut sein. Mhm. Ja, ich glaube, also bis heute glaube ich fast der beste Teil der Serie, würde ich sagen. Es ist der nostalgischste Teil. Ich würde echt nicht sagen, dass es der beste doch ist. Fast, ja. Ich würde nämlich Super Mario Kart auch, ne, der Nostalgiewert. Absolut. Und auch da, wie bei F-Zero, was daraus geworden ist, das ist... Aber ich finde, ich kann mit jedem Mario Kart-Teil Der danach kam, besser umgehen und mehr anfangen als, ja. Also allein die Battle-Arena, wir könnten die jetzt, ich kann von mir aus bis morgen früh gegen euch Battle-Arena spielen. Ja, würde ich aber sagen, die Battle-Arenas bei Mario Kart 64 sind besser, meiner Meinung nach. Boah, no way! Auf keinen Fall. Die fand ich komischerweise doof. Ich fand die auch nicht so gut, die N64 Battle-Arena. Aber ich fand die nie so gut wie am Super Nintendo. Ich fand die auch einfach die Nostalgie zu groß. Da können wir niemals rausfinden. Ja. Ich fand die auch einfach unübersichtlicher auf dem N64. Auf dem Super Nintendo hat es alles super. Auf dem N64, dieses Level, wo du diese Blöcke hast, die mit Brücken miteinander verbunden sind. Geil. Also das für mich die beste Battle Arena, die es je gab. Ey, ich find's gerade super spannend. Wahnsinn. Wir haben nämlich nicht so viel Polarisierung in Zock Hard drin. Meistens immer nur, ja, super geil. Ja, stimmt. Ist noch geiler, viel geiler, als du gesagt hast. Ja, genau. Und, ja, okay, dann sind wir uns ja einig. Aber das finde ich gerade spannend, Malte. Finde ich gut. War auch ein schönes Fahrerfeld, schöne Items. Ich mag einfach den blauen Panzer zum Beispiel bei den neuen Teilen. Ja, den finde ich auch super. Mhm. Der ist einfach. Ich nutze den auch nicht gerne. Der ist auch einfach zu stark. Also eigentlich schon, weil ich nutze den nur, wenn ich unfair mich behandelt fühle. Aber ich finde es halt komisch, dass bei den neuen Mario Kart Teilen die Items sich auch so verteilen. Wenn du vorne bist, kriegst du schlechtere Items, wenn du hinten bist, kriegst du bessere Items. Ja. Das ist halt irgendwie logisch, das macht auch Sinn und nur so hast du eigentlich die Chance, wieder nach vorne zu kommen. Und das macht auch die Spannung aus. Aber dass ich weiß, dass es halt so programmiert ist und kein Zufall ist, finde ich unfair. Ist bescheuert und ich mag auch wirklich viele Mario Kart Teile lieber. Du brauchst es, also bei dem Teil und bei den nachfolgenden Teilen, brauchst du noch relativ, um die Items einzusetzen, du musst dich ein bisschen anstrengen. Also ein grüner Panzer ist einfach nur geflogen. Die Banane konntest du entweder werfen oder konntest du nach hinten legen, je nachdem. Du konntest sie auch festhalten, wenn dich dein grüner Panzer und roter getroffen hat, wurde es halt nicht getroffen und war ja alles schon ein bisschen taktisch. Dann gab es noch den Pilz. Halt beschleunigen für kurze Zeit. Stern, wenn du ganz hinten warst, hast du den halt auch relativ oft bekommen. Die Feder für Abkürzungen. Feder für die Abkürzung zum Springen in dem Geisterlevel zum Beispiel. Kannst du über die Ecke springen, aber nur mit Feder kamst du dahin. Richtig, kannst du tatsächlich eine richtig krasse Abkürzung machen. Ja. Dann gab es den Blitz, der alle anderen Spieler kurze Zeit klein gemacht hat und du die überfahren konntest, die einfach so platt gedrückt waren. Das war Ja, und dann waren eigentlich schon alle Items. Was ich am geilsten fand, war, wenn du ein Rennen zu Ende gefahren hast, und dann ist dein Fahrer ja noch eine Ehrenrunde gefahren und du konntest dann mit den L und R Knöpfen die Kamera um deinen Fahrer rumdrehen und halt sehen, wie er dieses, und du konntest dann auch noch mal ein Replay des Rennens fahren und dabei halt auch noch mal dank des Mode 7 Effects halt deinen Fahrer aus mehreren Perspektiven dabei beobachten. Das hat mich völlig geflasht. Wahnsinn, weil das fand ich krass und da habe ich wirklich ewig Zeit bevor, wenn ein Rennen vorbei, weil ich wollte teilweise nicht ins nächste Rennen, weil ich mir erst noch, das bringen wir nochmal an. Aber das ist dann aus der Perspektive aus. Guck mal, wie gut ich da um die Kurve Die Fahrer sind auch nach dem Rennen einfach ohne Hände sind die gefahren. Die haben einfach gejubelt und sind trotzdem den Kurs gefahren. Es ist, ich muss halt, also ich kann ja nicht. Super Mario Kart ist vielleicht noch das Mario Kart, in dem ich am schlechtesten bin. Aber es hat dazu geführt, dieses Spiel war der Grund dafür, dass ich danach einfach darauf folgende Mario Kart habe ich die Scheiße rausgespielt. Mhm. Und ich würde tatsächlich sagen, immer in der aktuellen Generation das Videospiel, was ich am besten kann und wo ich echt sagen würde, da hilft auch nicht nur Glück, um gegen mich zu gewinnen, ist Mario Kart. Und ich will da gar nicht eingebildet klingen, aber Mario Kart ist, also da muss man, da bin ich nicht. Da werden wir mal testen. Ja. Da werden wir mal einen Gaming-Abend machen. Ja, ich habe mal gegen Mario Kart gespielt. War kein Spaß. Was ich ganz gut fand an dem ersten Teil, ist ein bisschen taktisch, die Fragezeichenblöcke sind nicht respawned nach der Runde. Ja, stimmt. Ja, Wenn du drüber gefahren bist, war der weg. Das heißt, du bist auch nicht immer die Optimallinie gefahren, damit du noch Items einsammeln kannst, hast du auch mal einen kleinen Umweg in Kauf genommen, um noch ein Item zu bekommen und dann vielleicht nochmal einen Platz nach vorne zu springen. Das stimmt. In den neueren Teilen sind halt, nach 2 Sekunden ist der Fragezeichenblock resettet quasi. Es gab eine Zensur, ne? Wisst ihr? Ehrlich? In dem japanischen Teil trinken Bowser und Peach, wenn du Erster wirst, trinken aus der Champagnerflasche. Ne? Genau. Und sie hauen sich richtig die Hucke vor. Genau, Und in der amerikanischen und deutschen Version werfen die halt einfach die Flasche so hoch. Ja, stimmt. Ja. Also ich haben sich richtig einen in die Rüstung geholt. Hat bei Peach auch schön gesehen, wie die Flasche so hochgekommen hat. Ehrlich? Das ist halt Don't Drink and Drive, ne? Für die Deutschen. Nee, aber die Battle Arena super, also die spiele ich heute noch gerne. Also auch so, die Rennen generell waren immer cool. Die Strecken super. Rainbow Road fand ich mit einer der besten Rainbow Road Strecken, die es gab. in dem Teil. Das auch, also die Rainbow Road auf dem Super Nintendo, die ist auch richtig schwer Epilepsie. Ja, ja, klar. Ne? Also, boah. Ich glaube, deswegen habe ich die auch nie besonders gut geschafft. Weil ich glaube, das ist auch einfach der Eraser vom Super Game Boy. Die Farben haben die einfach genommen und daraus die Rainbow Road gestrickt. Wahnsinn. Aber echt ein schönes Spiel. Sollen wir weiterziehen zum nächsten Platz? Ja, sehr gerne. Wir haben noch viel zu reden. Absolut. Und wollen keine 3 Stunden aus diesem Podcast machen. Hm, schwer. Mein Platz 4. Super Street Fighter, nein, ich meine Street Fighter 2 Turbo. Okay. Also, ob das jetzt Street Fighter 2 Turbo ist oder Super Street Fighter 2 Turbo ist fast egal, aber ich mache mir nichts aus den 4 Extra-Charakteren, deswegen habe ich Super Street Fighter 2 Turbo, deswegen habe ich Street Fighter 2 Turbo genommen, Entschuldigung, quasi der zweite von den 3 Street Fighter 2 Teilen. Ich blick bei den Street Fighter Teilen null durch. Das ist auch total gestört. Unfassbar. Ich habe keine Ahnung, was da die Unterschiede sind. Meistens gibt es maximal 3 Iterationen pro Spiel. Also ja, aber jetzt kann man noch für die Switch Super, Elite Super, Mega Street Fighter. Ja, das war ja nicht, weil das ist ein Remake. Aber von welchem Teil denn? Von 2. Von welchem 2? Ja. Ja, von dem ursprünglichen 2. So, okay. Beziehungsweise von dem HD-Teil, der von zuletzt auf Xbox 360 PC rausgekommen ist. Ja. Das ist quasi aufbauend darauf. Ja. Aber an sich ist das immer, gibt schon ein sehr, sehr gestecktes Universum bei Street Fighter. Ne? Also Street Fighter 2 ist ein Teil mit mehreren Ablegern sozusagen. Dann gibt es Street Fighter Alpha kam danach. Danach kam Street Fighter 3. Dann kam Street Fighter 4, dann kam Street Fighter 5 und nur davon gibt es nicht so viele, weil der leider nicht besonders gut angekommen war. Aber Street Fighter 2, 3 und 4 sind alle 3 vollkommen eigenständige Spiele mit eigenständigen Systemen, die sich auch unterscheiden. Und trotzdem fühlst du dich als Street Fighter Gamer halt immer wohl und kommst immer schnell rein. Und das ist eine große Kunst. Also ich bin echt schwerer Street Fighter Fan. Fun Fact, ist zwar auf meiner Liste, hatte ich aber als Kind nie. Durfte ich nämlich nicht haben. Meine Mutter war sehr bedacht, irgendwie, dass ich halt nur Sachen spiele und auch im Fernsehen oder halt Filme oder so mir anguckt, die für mich angemessen waren. Und bei Street Fighter hat sie gesagt, nee, ich will nicht, dass du dich prügelst in Spielen. Ich will nicht, dass du Prügeln gut findest. Ne? Ich lieber draußen. Ja. Ja, ich habe mich halt noch nie geprügelt in meinem ganzen Leben. Ich auch nicht. Aber ich meine, Street Fighter hat, glaube ich, bei mir dazu geführt, dass ich kein großer Freund von Beat'em-Ups wurde. Echt? Ich hab immer mit... wenn ich bei meinem damals in der Grundschule einem meiner besten Freunde war, sein Nachbar hatte aus einem sehr wohlhabenden Elternhaus und der hatte alle Konsolen. Der hatte wirklich alle Konsolen, sind wir da hingegangen. Der hatte Street Fighter und er hatte auch einen von diesen diese SNES-Pads mit Dauerfeuer. Ach, scheiße. Ja, und er hatte Turbo-Pads, dann und er hat sich dann immer E-Honda E-Honda genommen, hat einfach nur den L-Knopf auf Dauerfeuer gedrückt, sodass die ganze Zeit hier dieser 1000-Hände-Angriff kam. Ey, und dann, ja, mein Gott, ey. Ich hab dann jetzt einen natürlich. Ja, so, das ist doch scheiße. Ich hab einfach immer nur auf alle 4 Knöpfe auf einmal gedrückt. So, und es war einfach, wo ich tatsächlich mehr Freude dran hatte, war der Street Fighter-Klon für den Super Nintendo, und zwar Turtles Tournament Fighters. Also ja im Prinzip auf der gleichen Mechanik wie Street Fighter funktioniert, nur mit Turtles-Charakteren, wovon man eigentlich außer Shredder und den Turtles keinen kannte, ja, weil das alles Comic-Figuren waren. Ja. Aber trotzdem, das fand ich, da hatte ich Spaß dran. Ja. Aber trotzdem, also Street Fighter 2 war für mich einfach der, genau andersrum, für mich war Street Fighter 2 der Einstieg in Prügelspiel, in das Prügelspiel-Genre. Ich habe es nämlich genauso wie du auch beim Freund gespielt, so, oh, Mama, ich geh da mal zocken zum Gun. Und er hatte halt Street Fighter und dann habe ich da Street Fighter gespielt, das hat mich schon ziemlich angemacht. Konnte aber dann dadurch, dass ich es halt nie besessen habe als Kind, nicht viel üben. Dann habe erst so richtig angefangen, Hardcore Street Fighter zu spielen und zu üben. Mit Street Fighter 3, was ich mir zu meiner Uni-Zeit nachgekauft habe, was da auch schon veraltet war eigentlich, nachdem die Dreamcast schon längst tot war. Schon ein paar Jahre vom Markt. Mhm. Aber dann habe ich mir den Dreamcast besorgt und da war Street Fighter 3 mit dabei und das hat mich absolut weggehauen, weil das Kampfsystem von Street Fighter 3 mega deep ist und richtig technisch. Und auch bei Street Fighter 2 auf dem Super Nintendo, zum Beispiel diese E-Honda Handmove-Geschichte oder was ja Blanka mit Blitzen oder Chun-Li mit ihren Tritten, ist ja alles das Gleiche. Du hast halt immer mit jedem Charakter irgendeinen Angriff, der das halt aushebelt. Und dass das funktioniert, fand ich halt grandios. Und das habe ich aber erst später gelernt und nur deswegen habe ich irgendwie Street Fighter lieben gelernt, weil das System eigentlich immer sehr gut funktionierte und du durch dieses stumpfe auf Knöpfe drücken meistens gar nicht so viel erreicht hast. Sondern wenn du mit gegen jemanden gespielt hast, der es beherrscht, dann hat er dich halt fertig gemacht. Ne? Ja. Und das fand ich gut. Du bist ja eh kein Prügelspiel-Fan, ne? Oh, überhaupt nicht, ne? Da gar nicht viel drüber reden. Kann ich nicht viel zu sagen. Was ist dein Platz 2? 4. 4, Entschuldigung. Mein Platz 4 ist ein Spiel, was nie in Deutschland erschienen ist. Auf dem Super Nintendo. Auf dem Super Nintendo. Und zwar Chrono Trigger. Sehr geile Wahl. Ja, ja. Absolut, oder? Mit eins der besten Rollenspiele ever. Ja. Ja. Unterschreibe ich so. Ist auch der. Ist einer der Titel, kann ich also, kurz nur sagen, ja, ich, den ich eben von meiner Liste gestrichen habe, weil ich einerseits halt, damit wir hier nichts doppelt haben, weil sonst wäre er auch definitiv sehr weit oben bei mir gelandet, und weil ich ehrlich gesagt eben dieses Spiel nicht auf dem Super Nintendo gespielt habe. Ich habe das mit 13, 14, 15 als Emulatoren sozusagen noch ein Ding waren. On Vogue. Da habe ich, da genau, da habe ich das erste Mal überhaupt Chrono Trigger erlebt, so zum ersten Mal in meinem Leben. Und ich weiß aber noch, ich bin da nicht besonders weit gekommen, weil ich nämlich an einer Stelle, dann reist im Spiel ja durch die Zeit, um den Weltuntergang zu verhindern. Und wenn man irgendwann in der Zukunft landet, muss man in einem Lager, wo man so richtig verarmte Menschen halt findet. Ne? Stimmt, man muss da einfach eine Treppe runtergehen und ich habe diese Treppe nie gefunden. So, die ist auch relativ schwer diese zu Treppe sehen nie gefunden und deswegen wusste ich nie, wie es da weitergeht. Und erst als das Spiel dann letztendlich auf dem DS zum ersten Mal hier dann auch in Deutschland offiziell released wurde, da hat es dann auch geklappt, da habe ich es dann auch durchgespielt. Das hat 15 Enden, glaube ich, ne? Ja. 15 mögliche Enden. Ich habe alle Enden freigespielt. Ach, boah, krass. Und es wirklich eins der besten Rollenspiele. Ja, würde ich auch so sagen. Also. Absolut. Ja, geht mir auch so. Vor allen Dingen, diese Art von Rollenspiel auf dem Super Nintendo, wo ja viele noch mit runterfallen, Secret of Mana und Evermore oder Terranigma sind ja Echtzeit quasi Kampf. Sind, ne? Sind eher Action-Adventure. Action-Rollenspiele. Ja. Aber Chrono Trigger ist ein klassisches, rundenbasiertes Rollenspiel. Aber ich schmeiße die trotzdem alle in einen Topf, weil die 16-Bit-JRPGs oder halt Action-RPGs sind ja alle sind relativ alle so in ähnlich einem Stil auch. Fühlen sich alle gleich geil an und sind auch qualitativ ähnlich gut. Also ich fand schon. Deswegen Chrono Trigger, ich hätte das dermaßen krass abgefeiert. Und ich habe es auch erst mit dem DS-Teil nämlich gespielt, als der DS-Teil rauskam. Aber ist auch kein Wunder, wir kamen da einfach nicht so einfach dran. Obwohl ich auch in unserem Magic-Laden. Der hat ja Import-Spiele gehabt. Aber irgendwie kam mir das nie unter die Augen. Ja, aber du kannst damit auch nichts anfangen, weil es komplett auf Japanisch ist. Nee, es gibt auch eine US-Version. Ja, gut, stimmt, die US-Version, die war aber schweine teuer. Ja gut, aber ich habe immer US-Version noch ausgeliehen. Ja, ausgeliehen hatte ich auch viele mit dem Fire-Adapter. Mir auch welche gekauft zum Teil bei Magic. Ja. Ich meine, was natürlich der Vorteil an der DS-Version war, das Spiel kam ja auch später für die PlayStation. Das sind die Zwischensequenzen, ne? Genau, es hat die Zwischensequenzen gezeichnet von Akira Toriyama, dem Dragon Ball Macher. Richtig gut. Und das sind halt wirklich, die bereichern das Spiel einfach nochmal deutlich. Voll. Und geben den. Wer ist euer Lieblingscharakter bei Chrono Trigger? Wie heißt er noch? Der Frosch. Ja, bei mir auch. Ja, ich finde auch Brock, schon einfach am coolsten, ne? Er hat auch das geilste Thema. Thema, auf jeden Fall, ist so episch und er ist einfach so der König der Frösche und er kommt dann mal in seinem adligen Stil und er ist einfach so ein richtiger, reinherziger Held. Ja, und es gibt ja auch ein Ende, ich glaube, wo er dann die Prinzessin bekommt und dann am Ende auf dem Jahrmarkt einfach nur Frösche rumrennen. Cool. Sehr gut. Super geil. Also ich fand's auch einmal durchgespielt. Keine einfach Ahnung. Die Spielmechanik schön. Je nachdem, welche Gruppe du aufgebaut hast, hattest du verschiedene Combo-Angriffe. Mhm. Du konntest da wirklich viel mitmachen. So bei früheren JRPGs hattest du halt deine 3-4 Mann und jeder hatte seine eigenen Angriffe. Aber hier konntest du richtig schön kombinieren. Du hast geguckt, okay, ich mach den Gegner jetzt, ich versuche mit dem. Ich brauche vielleicht keine Heilung dafür, viel, viel stärkere Angriffe, kann den schneller töten. Fand ich super. Also, kann ich auch heute noch, spiele ich das öfter auch mal auf dem DS nochmal. Macht echt Laune. Ja, ja. Also kann man echt nur empfehlen und ist auch nicht mehr so teuer, ne? Gibt's doch mittlerweile für iOS. Also würde ich nicht auf dem iOS spielen. Nee, das ist ja komisch. Malte, was ist dein Platz 4? Mein Platz 4. Teenage Mutant Ninja Turtles 4 Turtles in Time. Boah, mega geiles Spiel. Hätte ich auch draufgepackt eigentlich. Mega geiles Spiel. Ich glaube, der einzige Grund, warum ich das nicht mit draufgepackt habe, ist, oder gibt zwei Gründe. Erstens, ich besitze es nicht. Und das Modul ist halt echt auch immer noch teuer. Du musst da mindestens, also da musst du mega viel Glück haben, wenn du 40 Euro ausgibst. Mhm. Aber eigentlich musst du mindestens 60 Euro dafür ausgeben. Für 40 Euro kriegst du halt einen, wo die Cartridge gelb ist und wo das Label abgekratzt ist oder bemalt ist oder so. Ne? Mhm. Aber so 60 Euro musst du halt hinblättern. Das bin ich eigentlich irgendwie nicht so richtig bereit. Nee. Aber ich kann es voll verstehen. Auf der anderen Seite, es dauert halt nur so 40 Minuten. Das stimmt. Das ist tatsächlich auch ein Spiel, was ich auf der Liste habe, einzig und allein wegen Kindheitserinnerungen. Mhm. Ja. Weil das ist halt ein Spiel, was ich mit meiner großen Schwester wirklich mehrmals durchgespielt habe. Ich finde, ja, ey, also die Geschichte vom Spiel ist super, super Quatsch einfach. Dass Shredder irgendwie eine Zeitmaschine baut und plötzlich landen die Turtles. Dann die Turtles irgendwie im Wilden Westen und bei den Dinosauriern und also selbst bei den Dinosauriern laufen plötzlich Shredders Gehilfen rum. Keine Ahnung, wie die da hingekommen sind. Ist aber völlig, völlig egal. So, was ich super geil fand, ist, dass man in dem ersten Bosskampf gegen Shredder damit besiegen muss, dass man die Foot Clan Soldier in den Bildschirm werfen musste. Ach, und die dann auch Mode 7 geflogen sind. Ja. Genau, Mode 7 Effekt. Super geil. Und ja, ey, mein Gott, also die Turtles sind halt einfach. Wenn man mich kennt und man mich sieht, dann merken vielleicht, dass die Turtles schon ein gewisses Herzensthema sind. So. Ja. Und deswegen musste ich das einfach auf die Liste packen. So. Das, und ich bin echt kein kein klassischer Brawler-Freund, so von diese klassische Beat'em-up-Sachen. Aber Turtles in Time macht das einfach. Super. Ich zum Beispiel volle Kanne. Ich habe aus dem Genre auch ein Spiel in meiner Top 5 heute drin. Sag ich noch nicht? Ja, ist doch egal. aber da gibt es ja gerade auf dem Super Nintendo richtig viele Spiele, die auch mördergeil sind. Also Turtles, ja klar. Final Fight fand ich ein bisschen unfair gebalanced, aber trotzdem mega viel Bock drauf gehabt für. Den Batman Returns Teil. Super geil, aber richtig düster. Die ganzen Clowns, die da verkloppt. Stimmt, habe ich auch gespielt. So, auch die Grafik ist auch recht düster. Oh, da bring ich jetzt aber noch ein Guilty Pleasure rein von mir. Oh. Mighty Morphin Power Rangers. Oh, das ist aber auch gut. Es ist nicht ausgezeichnet, aber es ist ein gutes Lizenzspiel. So. Aber Power Rangers war als Kind auch top, war? Ja, klar. Ich fand die super. Und vor allem, wenn du mit einer Tastenkombination konntest du ja auch zu zweit einen kleinen Beat'em-Up-Teil freischalten. Also so, ne, dass du dann nämlich die Bossfights am Ende, die normalerweise als Megazord gegen Monster, das sind ja drei Kämpfe am Ende, die kannst du mit einer Tastenkombination, dann kommst du direkt in diese Kämpfe und kannst du zu zweit spielen. Also dass dein Freund halt dann die Monster ist und du halt dann der. Das ist richtig geil. Cool. Ja. Aber gut, das, wie gesagt, hat es nicht auf die Liste geschafft, nein. Turtles, Platz. Ein Honorary Mention, ein Ehrentitel, der irgendwie halt einen Platz in der Hand hat. Ja, die müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Sachen nennen, die es nicht drauf geschafft haben. Cool. So, sind wir bei Platz 3, ne? Da war eine schnelle Runde, oder? Ja, stimmt. Ja. Sollen wir mal rückwärts gehen, Malte? Ich schau mal ganz kurz, was bei mir Platz 3 ist. Platz 3 ist bei mir, wenn ich mich nicht vertue, ein Spiel, was in einer Big Box erschienen ist. Mhm. Habe ich zu Hause. Und zwar Secret of Evermore. Boah, ja. Schön. Secret of Evermore fand ich besser als Secret of Mana tatsächlich. weil. Scheiden sich die Geister, ja. Und auch das ist wirklich, und das finde ich auch heutzutage noch besser. Ich habe Secret of Mana als Kind mehr gespielt, aber mittlerweile, weil ich einfach ich mag den Humor einfach total gerne. Der natürlich auch eigentlich hauptsächlich an der deutschen Übersetzung liegt. Das ist vielleicht so ein Punkt, das muss man mögen. Ja. So, weil die ist ja sehr eigen bei den ganzen Rollenspielen. Ja. Wie sagt Claude Moiset oder sowas? Auf jeden Fall, Claude M. Moyes. Ja. Der hat so einen Mittelnamen. Genau. Gehabt, glaub ich, ja. Der ja sehr viele Spiele, manche sagen verhunzt hat, manche sagen da sehr viel eine eigene Qualität. Ja, ich fand, das war so ein schöner 90er-Humor irgendwie, und, ne? Ja, und ich fand's halt geil, ich fand's schön. Also man ist ja im Secret of Evermore, ne, spielt ja diesen Jungen, hat keinen Multiplayer. Das ist das, wo ich sagen würde, das hat Secret of Mana dem Spiel voraus. Aber ist ja auch kein offizieller Nachfolger, gehört ja nicht zur Cycling-Tensets-Reihe, sondern ist halt nur basiert halt auf der Technik irgendwie, auf dieses Ringmenü und so weiter. Ne? Und dieser Junge wird halt dann in eine andere Dimension gerissen, wo dann wirklich diese unterschiedlichen Epochen super einfach gemacht, ne? nebeneinander her existieren. Ja. Und der Partner des Jungen ist halt sein Hund, der in jeder Epoche eine andere Form annimmt. Ja. Und wenn man dann in dieser Zukunftsepoche ist und man einen fliegenden Toaster als Hund super, hat, oder? Der, wenn man sich nicht bewegt, auch immer wieder frische Toasts rauskommen lässt, super geil. So, und das ist, ich mochte die düstere Stimmung. Es war sehr, sehr düster für ein Super Nintendo-Spiel, trotz des Humors. Ich mochte die, ich mochte das Gegnerdesign total. Die unterschiedlichen Settings waren geil. Ja, genau, ne, diese Epochen halt, es war eine super kreative Idee und dadurch fand ich die Geschichte tatsächlich auch gut. Die war auch gut, ja. War also ziemlich bedrückend, fand ich auch, ne? Also das war jetzt nicht so eine schöne, bunte Welt, wie man die sonst so kannte, das war schon relativ bedrückend. Ja. Gerade auch der Anfang in den Ruinen und so Sachen, war schon... Es gab, ich hatte teilweise richtig Schiss bei dem Spiel. Ich weiß, wenn man irgendwie in diesem viktorianischen Setting ist, irgendwie... Und da gibt's einen Boss, der im Prinzip nur ein Gesicht auf einer Wand hat. Ah, stimmt, ja. Und man ist in so einem Theater, in so einer Freakshow und geht dann aus dieser Freakshow raus und dann taucht einfach nur dieses Gesicht auf und dann, ne, Fade to Black und dann... Und du weißt, da ist was. Und da, das war so, oh, da hatte ich richtig, richtig Bammel. Ja. Und es gibt einen versteckten Boss, wenn man in der Zukunftsepoche an einem Computer einen bestimmten Code eingibt, der aber nirgendwo steht. Dann öffnet sich eine Tür und da ist ein super schwerer Endgegner drin. Ach, krass. Den man sonst eigentlich nicht erreicht. Auch findet man auch kaum was zu im Internet. Aber ich weiß nicht, wir haben den damals als Kind halt zufällig einfach mal gefunden. So. Völlig abgefahren. Krass. So, deswegen, also ich habe auch sehr viele positive Erinnerungen zum Spiel. Das Spiel war, glaube ich, das allererste Let's Play, was ich gemacht habe. Und zwar Let's Play in dem Sinne, wir haben, als wir klein waren, einen Videorekorder dabei laufen lassen und immer die Zwischensequenzen auf VHS aufgenommen, sodass wir uns das dann nachher komplett, dann hatten wir auf der VHS alle Zwischensequenzen und alle Bosse, sodass wir uns das einfach dann 8 Stunden Videomaterial halt so reingezogen haben. Geil, das ist ja voll witzig. Und auch die Arbeit irgendwie. Das war das war schon geil. Das ist, Platz 3. Ja, habe ich auch ähnliche Erinnerungen dran. Also ich weiß ganz genau, Secret of Mana kam raus, fand ich mega geil. Und dann wusste ich, boah, Secret of Evermore kommt raus. Das heißt ja genauso am Anfang. Das muss ja wie so ein zweiter Teil sein. Dann war ich erst im ersten Moment so ein bisschen so, das ist ja irgendwie ganz anders, ne? War natürlich überhaupt gar kein zweiter Teil davon. Aber hatte mich... Also ich habe es jedenfalls in Erinnerung, dass ich das so gedacht habe. Habe mich aber dann nicht davon abgehalten, das total geil zu finden. Ich fand es halt auch cool. Die Grafik war ganz anders. Und wie du schon sagst, sehr düster. Also ich habe das auch sehr gefeiert und mit sehr viel Liebe durchgespielt. Und gehört auch zu meinen absoluten Top-Titeln. Besitze ich auch noch die Big Box von. Ja, ich habe die andere Big Box dabei für Platz 3. Ja. Secret of Mana. Natürlich. Wahnsinn, die Reihe. Puh. Echt. Ja, du bist ja, stimmt, du hast ja letztes Ich habe die Reihe jetzt komplettiert, Den Setsu-Reihe komplett. Ich habe sie jetzt komplettiert mit dem letzten Teil, der mir gefehlt hat, war der PlayStation 1-Teil. Den gab es ja auch nur in Amerika und Japan. Mhm. Den habe ich mir jetzt in. Ich block mich hier selber. Ja, genau, blockst dich ein bisschen ab. Den habe ich jetzt auf Japanisch wie PlayStation 1 geholt. Ja, aber Secret of Mana, Super Nintendo. Boah. 3 Spieler. Wahnsinn. Hat irgendjemand mit 3 Spielern mal komplett gespielt? Nee, weil der Adapter, der war nicht besonders verbreitet. Nee, stimmt. Später war der teuer. Ich habe irgendwann mal ein wahnsinniges Glück gehabt und habe einen für 5 Euro gekauft. Mhm. Aber ich hatte nie einen und deswegen habe ich es nie zu dritt gespielt. Aber ich habe es auf jeden Fall mehrfach zu zweit gespielt. Genau, zu zweit habe ich halt auch durchgespielt mit einem Kollegen. Ja. Super. Und das war auch der absolute Knaller, überhaupt diese Art von Spiel, so ein Rollenspiel. Und dann, zu zweit. Und man konnte entscheiden, okay, du greifst von links an, ich gucke von der anderen Seite. Du hast die Waffe, ich hab die Waffe, damit kannst du besser so angreifen. Wahnsinn. Also und alleine... Auch der Gag, dass du die Waffen einzeln aufleveln jede konntest. Jede einzelne Waffe konnte, konnte jeder man konnte aufleveln. Jeder Waffe auf Level 9 bringen oder was. Genau. Ja. Und die Zauber genauso. Genau, die Zauber konnte man auch aufleveln. Irgendwie und wenn man... Aber das Ding ist, man kann diese Zauber nur bis zu einem gewissen Punkt auf Level 9 bringen. Wenn man das nicht bis dahin macht, ja, dann geht das nicht vorbei, mehr. Ja. Aber wenn man die auf Level 9 bringt, dann wurden die auch nochmal komplett in der Animation verändert. Stimmt, die sahen komplett anders aus dann. Es war ja irgendwie, ne, man muss ja irgendwie. Jede Waffe hatte mit jeder Stufe von diesen neuen die sah anders eine aus, andere ja. Attacke. Genau, ja, ja. Genau. Ich weiß noch, also es ist ja irgendwie, man muss ja den großen Mana-Drachen aufhalten, ne, dass er die, bevor er die Welt zerstört. Richtig. Und ich weiß auch noch, das kleine Kobold-Mädchen, was man im Dreier-Team hat, das hat ja diesen Zauber zum Beispiel die Matschbombe, wo dann eine riesige Schlammbombe auf die Gegner fällt. Ja. Wenn man das auf Level 9 hat, dann hat diese Matschbombe einfach ein fettes Gesicht gehabt, was nicht gegrenzt hat. Das sind einfach so Sachen, die bleiben. Die vergisst man nicht. Ja. Ja, das ist, hat einfach auch super mit dem Mode 7-Effekt wieder gearbeitet, wenn du in der Kanone warst und dich zu den anderen Orten schießen konntest. Na klar. Haben die sich die Charaktere gedreht, sind richtig groß geworden und dann an dem Punkt wieder klein. Boah. Wenn man nachher Wahnsinn. Auch, wenn man den Drachen Lufti freigeschaltet stimmt, hat, mit jemandem in der Welt kam, das war so konnte. Und das war auch ein Mode 7, das sah so geil aus. Ja. Ja. So richtig in wie in so einer Rennspielperspektive. Also das war für mich, also ich dachte als Kingfisher habe ich auch gedacht, was soll jetzt noch Besseres geben? Ja. Ich kann mit Leuten ein Action-Adventure spielen in dem Grafikstil, Wahnsinn. Die Story ist cool, die Story Settings, ist super. Die Gegner, das Aufleveln. Genau, du kannst eigentlich alles machen. Das Pacing alles, war ganz gut. Von wie lange hat das Spiel gedauert? 20 Stunden? 25 stimmt, vielleicht? Ja. Ja, super, ja. Und was die Musik. Die Musik. War absolute Knaller. Ja. Bis heute. Das war als allererstes, ich habe das Spiel eingelegt und die Musik hat mich vollkommen in seinen Bann gezogen. Ja. Ich war sofort, ich habe gedacht, oh mein Gott, du betrittst gerade ein anderes Universum. Das ist unglaublich, ne? Und egal, wo du hingegangen bist, also meine absolute Lieblingsmusik ist die in der Eisregion. Mhm. Die ist so sanft und so einfühlsam und die verzaubert dich auf so eine ganz abgefahrene und unerklärliche Art und Weise. Also, und es gibt auch viele so Remixe von den ganzen Zielmann-Teilen. Genau. Da denke ich auch mal, boah, das ist so Wahnsinn, gut. Ne? Könnte ich auch über die Musik, das Intro-Thema, sobald du wenn du das Spiel schon dieses, erstmal dieses Heulen, dieser heulende Wind und dann das, dieses super melancholische, das finde ich, wenn man mit Lufti fliegt, ist das. Aber das krasseste, mein krasses Lied ist auf jeden Fall, wenn du der vorletzte Boss gegen Tantalus, dieses riesige Skelett und dieses oh, ich bin nicht so gut in Musikgenres, aber diese metallischen, ne, das war so richtig stressig, ne? Aber das hat so kakophonisch auch. Ja, aber das war halt auch so ein Stilmittel, um einfach zu sagen, scheiße, der Boss. Ja. Eigentlich war der gar nicht so schwer, aber durch die Musik und du hast dann dieses Stresslevel gehabt und hast gesagt, okay, wir müssen jetzt, pass auf, jetzt musst du bam, und du wurdest immer schneller. Ja. Und du hingst dann und warst einfach gestresst. Stimmt, das war echt abgefahren. Secret of Mana, auch ein Spiel, was wir damals auf VHS aufgenommen haben. Das haben wir mit allen großen Rollenspielen für den Super Nintendo gemacht. Aber wir haben es da auch versucht, das Spiel komplett ohne den Einsatz von Magie zu schaffen. Oh, wir haben kein einziges Mal gezaubert, außer Heilzauber, haben wir gemacht. Aber das kann ich nicht empfehlen. Ja, das ist absolut schwer. Ja, das ist ja genauso wie wenn du, was weiß ich, jetzt wenn du Mega Man 9 runterlädst und dann willst du ein Achievement haben, kein einziges Mal vom Gegner getroffen werden. Ja, war viel Spaß dabei. Ja. Also wir haben es geschafft, wir haben es tatsächlich geschafft, aber das war halt auch mit sehr viel Grinden verbunden. Ja, okay. Aber ja, als Kind hat man ja auch kein Problem damit. Mein Gott, klar, dann bringt man sich schon vor dem ersten Boss auf Level 99 und guckt mal, was dann so passiert. Man hat halt Zeit so, ne? Dann hast du halt ein Wochenende hast du gegrindet und hast einfach nur Level gemacht. Da kam dir jetzt auch nicht wie Zeitverschwendung vor. Nö, überhaupt nicht. Das war ja das geilste Spiel der Welt so in der Zeit. Hammer. Immer auf den ersten Pogo-Puschel, bis man auf Level 99 war. Die Pogo-Puschel, die waren einfach so niedlich. Ja. Ja, auf jeden Fall große Liebe, Secret of Mana. Voll. Ganz große Liebe. Danach wurde die Mana-Serie leider ein bisschen schlechter. Irgendwie abgeschwacht, ja. Ah, ich finde den zweiten Secret of Mana 2 oder Psych Intensity 3. Ja, okay. Der ist ja nicht in Deutschland nicht offiziell. Aber, der ist auch geil, man konnte sich ein Team aussuchen am Anfang. Ja, und je nachdem, wie dein Team zusammengestellt ist, gab es drei verschiedene Bosse, was ich aber auch erst vor kurzem erfahren habe, weil ich nämlich nur einen Boss kannte und dann habe ich irgendwo ein Video gesehen, wegen der Endboss bei der. Den kennst du doch gar nicht. Und dann habe ich das erst erfahren. Je nach Zusammenstellung des Teams gab es einen anderen Endboss mit. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es angekündigt wurde. Das war nämlich damals noch oft so. Ich meine, du hast ja kein Internet gehabt früher. Ja, ne? Dann hast du dir Spielezeitschriften gekauft, die Funvision und was weiß ich, Total, war ich großer Fan von. Screen Fun kam später. Ja, stimmt, die kam viel später noch, stimmt. Und dann wurde das angekündigt. Irgendwie, Secret of Mana 2. Und ich so, mein Gott, das muss ich haben, geil. Und so, und die Screenshots, die sahen noch besser aus, grafisch und so. Und dann, du kannst dein Team zusammenstellen. Und dann kam das einfach nicht nach Deutschland. Ja. Das hat mich halt total gefuchst. Ich kam ja auch nicht in die USA. Das war Japan only. Du warst einfach aus Japan raus. Ja. Ja. Heute hast du halt die Möglichkeit mit einem Retron, genau, Fan-Übersetzung, lädst du die runter und dann geht's. Es gibt ja jetzt die ganz, ganz kleine Hoffnung, dass die Mana Collection für die Switch auch zumindest in Amerika erscheint. Ja, okay. Und da wäre der Teil dann drauf. Das wäre ja mal was. Die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Da hätte ich Bock drauf. Ja, also die Mana Collection kommt die irgendwo, ich werde mich sofort vorbestellen. Wenn sie wirklich nicht erscheinen, werde ich sie wahrscheinlich im April in Japan kaufen. Einfach nur für einen Schrank. Trotzdem. Ja, klar. Egal. Ja, was kostet die Welt? Dann haben wir jetzt alle den Teil... Platz 3 ist durch. Hast du auch schon? Du noch nicht? Nee, dein Platz 3, ja. Ja, auch ein Rollenspiel. Und zwar Breath of Fire 2. War überhaupt gar nicht irgendwie großes Bohai rum in Deutschland oder so. War jetzt nicht irgendwie mega bewertet oder beworben, sage ich mal. Es kam irgendwie, ist vollkommen unterm Radar verschwunden. Aber das Cover ist so geil. Das hat mich halt mega angesprochen bei Magic damals. Das ist einfach ein 90er Jahre Metal-Cover, ne? Voll, ja. Also 80er. Richtig geil gezeichnet. Und die Charaktere, der Hauptcharakter mit seinem dicken Schwert, was er da schwingt und... Irgendwie hat mich das halt angesprochen. Ich war halt eh so ein mega Rollenspiel-Fanboy damals schon, ne? Das hat tatsächlich irgendwie abgenommen. Ich habe nur in meiner Super Nintendo-Phase habe ich richtig viele Rollenspiele gespielt. Ist bei mir genauso. Komischerweise. Da hat man halt die Zeit, so. Das sind halt Zeitfresser. Genau, so. Ich spiele immer noch gerne Rollenspiele, aber halt nur ganz ausgewählt. Ja. Ich saug die halt nicht alle so auf, weil so Durchschnittstrash, den nehme ich mir nicht an, wenn der 50 Stunden dauert, ne? Aber Breath of Fire 2 auch mega umfangreich. Ich habe vor kurzem mal den ersten Teil gespielt im Zuge unserer 12 Spiele, 12 Monate Challenge. Ja. Und ja, nicht durchgespielt, weil ich den zu altbacken fand. Und jetzt traue ich mich nicht, den zweiten Teil nochmal zu spielen, weil ich Angst habe, dass der genauso altbacken ist. Dann verliert man seine schöne Erinnerung, ne? Glaube ich auch nicht. Weil es ist bei mir, Breath of Fire ist gar nicht so lange her, dass ich das nochmal gespielt habe. Und ich bin auch erst, Breath of Fire 2 ist auch bei mir in diese Emulator-Zeit rein. Alles verjährt mittlerweile. Und das ist tatsächlich, kannst du auf jeden Fall noch spielen. Es ist noch immer ein gutes Spiel. Ich würde es nicht als den Oberknaller bezeichnen, aber ich fand die Charaktere total super. Das waren super, diese einfach, weil sie super witzig. Dieses riesige, muskulöse Pferd, was du da hast. Ja, Ranch. Ich hab keine Ahnung mehr, worum es in dem Spiel geht, was die Geschichte ist, was auch immer. Ich habe aber die Charaktere im Kopf. Die Charaktere sind auf jeden Fall super im Gedächtnis geblieben. Ja, vor allen Dingen, jeder Charakter hatte auch eine eigene Eigenschaft irgendwie. Jeder hatte irgendwie was Besonderes. Oder die meisten hatten was Besonderes. Vor allen Dingen, was du auf der Oberwelt machen konntest. Du konntest zum Beispiel jagen, um irgendwie Fleisch irgendwie zu sammeln. Dann konntest du das in der Stadt irgendwie braten und so. Stimmt. Dann hast du da irgendwie Sonderitems durchbekommen. Und der Bow, der Hund, der den Bow schlägt, ne? Der Hund, der eine Armbrust hat, genau. Der hieß Bow. Mit dem konntest du dich halt, wenn du auf der Oberweltkarte warst und irgendwie von Stadt zu Stadt gelaufen bist oder grinden wolltest, dann konntest du halt, manchmal ist ein Reh oder ein Wildschwein so rumgelaufen, dann konntest du dich so langsam anpirschen und dann der Bow konnte dann schießen und dann war das quasi so wie paralysiert und dann konntest du schnell hingehen und das dann auch bekämpfen. Und dann hast du halt schneller dein Fleisch bekommen. Statt, sonst musstest du halt irgendwie rein, dann, oder wie war das? Nee, du musstest... Jetzt habe ich ein bisschen verballert. Ich habe es halt so lange nicht mehr gespielt. Er hatte auf jeden Fall den Bogen. Es war einfacher, die Tiere zu jagen quasi. Ja, und großer Kniff bei dem Spiel war ja, Story tatsächlich auch, ist mir so ein bisschen durchgegangen. Aber großer Kniff war erstens die Charakterauswahl. Du hast so viele Charaktere, konntest eine Party selber zusammenstellen. Stimmt. Du hast irgendwie 10, 12 Figuren gehabt oder so. Und konntest eine Party von 4 mitnehmen. Musik mega geil. Mega geile Kampfmusik. Und deine komplette Party bestand auch irgendwie aus anthropomorphen Wesen. So. Und es waren ja alles so, irgendwie ein Hund. Ich erinnere mich an einen Affen, irgendwie an so eine Pflanze mit einer Peitsche, so ein Pflanzenmädchen mit einer Peitsche. Ja, ne? Pflanzenmädchen. Eine Medusa, irgendwie Medusa, so ein Schlangenkörper. Das war der einzige Charakter, der aus, der musste es, Bleu hieß die. Die gab es im ersten Breath of Fire. Und die musstest du auch geheim erst bei Breath of Fire 2 finden. Die hast du so in der normalen Storyline nicht gefunden. Aber ich habe davon gelesen und habe gedacht, boah, ich muss sie holen. Und die war mega stark. Ja, die war auch richtig gut. Mega Magie-Fähigkeiten, richtig gut. Aber du hast recht, das waren alles irgendwie so Tiermischwesen irgendwie. Ja. Generell und Magie war in den 90er Jahren Rollenspielen irgendwie auch ein ganz größer, großes, ne? Ding. So halt. Das war immer mit, die stärksten Attacken hast du irgendwie durch Magie bekommen. So, du hattest zwar immer geile Waffen, aber wenn du irgendwann mit Magie hattest, du war meistens der beste Charakter. Ja, und dein Hauptcharakter war ja ein Drachenjunge quasi, ne? Der konnte sich an verschiedenen Drachenstufen verwandeln. Der erste war noch ein bisschen dick und hatte so ganz kurze Flügel. So weit habe ich nicht gespielt. Ach, das, krass. Ja. Der zweite, der konnte, du hast 3 Stufen gehabt. Der zweite, je nachdem wie du aufgelevelt bist, der sah dann schon aus wie ein vernünftiger Drache. Und der dritte, der war so ein übertriebenes, halben Bildschirm füllendes Monsterviech, was so viel Schaden angerichtet hat. Das war richtig cool. Ja, und was ich sagen wollte, der Kniff war, du konntest dir eine eigene Stadt bauen. Und wenn du eine eigene Stadt hattest, dann gab es drei oder vier verschiedene Architekten, die du auswählen konntest. Ey, du baue mir mal eine Stadt. Und jeder hatte was anderes. Bei dem einen gab es ein Casino, dann konntest du da hingehen und für Geld spielen und dann kannst du mehr Geld rausholen. Bei dem anderen gab es eine Küche, da konntest du kochen. Und wenn du dann Zutaten hingebracht hast, hat er dir andere coole Gegenstände rausgemacht. Das war mega krass, weil du konntest dann Gold kochen. Das Gold konntest du verkaufen und so konntest du super viel Geld grinden. Und dann gab es einen Architekten, der hat so wie so japanische Häuser auf so Pfählen quasi gebaut. Ich weiß aber nicht mehr, was der... Also die waren auch optisch unterschiedlich, die ganzen Häuser. Ich weiß nicht mehr, was der Kniff an diesem Baustil war. Und ich glaube, dann gab es noch einen. Und das war halt ziemlich cool. Und du hattest mit dem einen Charakter, die konnte sich in einen Vogel verwandeln. Dann konntest du nämlich auch die Karte so leichter bereisen. Schneller halt einfach genau. Auch. Ne? Und später konntest du sogar deine komplette Stadt entwurzeln mit der Stadt. So mit so Erde unten dran, so konisch nach unten. Konntest du über die Karte fliegen, mega langsam. Hat super lange gedauert. Mhm. Aber dann konntest du die Stadt irgendwo, wo Platz war, absetzen. Und dann war da dein neues Zuhause. Und dann konntest du mit der Stadt halt dahin, wo du am liebsten deine Stadt haben wolltest. Das war richtig cool. Also es hatte so ein paar Elemente, die ich danach nie wieder im Rollenspiel gesehen habe. Und deswegen ist Breath of Fire 2 immer noch eins meiner absoluten Lieblingsrollenspiele. Ja, richtig gut, ja. Ja. Okay. Platz Nummer 2. Platz Nummer 2. Ein Jump and Run. Super Mario World. Geil. Boah. War voll. Ein Brecher, ne? Gut, brauchen wir, glaube ich, gar nicht so viel. Ja, brauchen wir nicht viel. Kennt jeder. Ja. Ja. Lieblingswelt? Boah, das ist schwer. Ja, vor allem, ich muss ehrlich sagen, das Super Mario World war mir immer zu Standard. Klar, es ist ein super geiles Spiel. Es war halt so, ich habe mir immer gedacht, so, ich habe das als Kind so viel gespielt. Nee, das brauche ich jetzt echt nicht nochmal. So, da habe ich andere. Ja, aber ich spiele ja bestimmt einmal im Jahr nochmal schön von. Ich spiele jedes Mario-Spiel spiele ich. Ich spiele jedes Mario-Spiel einmal durch, auch komplett. Und dann aber auch nie wieder. Nie wieder. Und so war es auch da. Das ist ja ein Ding. Krass, ne? Ich habe allein Mario 64 habe ich mindestens 5-6 Mal durchgespielt. Deswegen, aber ich glaube, ich würde tatsächlich sagen, ich finde tatsächlich die Sternwelt am coolsten, weil du da so viel mit den Yoshis arbeiten musst. Mit den verschiedenen, so. Ja, die ist auch extrem vielseitig. Ja. Ich glaube tatsächlich, diese Bowser-Welt, kurz vor Bowser, dieses Lava-Gesteins-Welt, die fand ich scheiße. Ich mochte die Waldwelt. Die war schön. Die Raupen gingen mir immer auf den Sack. Ah, die war schön, weil die auch diesen Effekt hatten, die Bäume vor und hinten sind und du den Mario dann auch nicht gesehen hast, wenn du durch die Bäume so, als wenn du wirklich im Wald bist. Die war auch richtig schön. Das fand ich gut. Und da hat sie viele Möglichkeiten, geheime Ecken zu entdecken. Ja. Ja, ich glaube das. Vor allem, wenn du es nicht geschafft hast, bist du einfach immer im Kreis und kamst einfach nicht aus diesem Wald raus. Ich bin doch hier. Die richtige Ecke. Ja, ja, genau. Ich bin doch hier schon. Jetzt habe ich alles probiert und da geht es nicht weiter. Und ich glaube, ich fand die Chocolate World am besten mit den kleinen Dinosauriern. Oh ja, die ist auch cool. Die war richtig gut, die Feuer gespuckt haben und dann etwas größere. Die fand ich sehr schön vom Design her auch. Das stimmt. Ah, super Spiel. Absolut also Klassiker und halt einfach geil, weil du konntest halt Jump'n'Run zu zweit spielen. Ich meine, das ging damals schon mit Mario Bros. 1. Ist jetzt nichts total Neues. Aber musste einfach weitergeführt werden, weil das cool ist. Und das ist heute einfach nicht mehr so Standard. Ja. So und so Sachen wie hier New Super Mario Bros. Oder auch New Super Mario World. Ist irgendwie nicht das Gleiche, weil du bist auf dem gleichen Bildschirm und du gehst dir irgendwie selber eher auf die Nerven. Ja, das war mehr chaotisch. Ja. Gerade bei den 2D-Teilen, da konnte man auch auf den anderen springen, das ist ja runtergefallen. Man hat das Level eigentlich, man hat nur gespielt, so um andere sinnvoll. Leute zu ärgern im Endeffekt. Schon, ja. Und hier hast du immer abgewechselt und das war irgendwie cooler. Das mochte ich lieber. Ich fand's auch richtig gut. Also Mario World, klar, kann man nichts mit falsch machen. So. Aber auch nur durch den Nostalgie-Faktor. Deswegen habe ich heute irgendwie mehr Titel ausgewählt, die abgefahren sind. Ja. Was ist dein Teil? Mir ist gerade tatsächlich aufgefallen, die Aussage, die ich zu Anfang getätigt habe über Yoshi's Island, dass es das beste Jump'n'Run des Super Nintendo ist, ist Quatsch, weil ich nämlich auf Platz 2 auch noch einen Jump'n'Run habe, was ich dementsprechend ja logischerweise besser finde. Und es stimmt auch, ich finde meinen Platz 2 besser. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt würde ich sagen, das beste Jump'n'Run, was das Super Nintendo zu bieten hat. Und zwar Bubsy. Donkey Kong Country 2, okay. Diddy's Conquest. Donkey Kong, ja. Das war auch ganz schwierig bei mir. Ich habe auch gedacht, Donkey Kong Country musste eigentlich reinnehmen, weil ich da auch, da habe ich Stunden drin versunken, um alle Münzen zu sammeln. Und der zweite ist auch der beste Teil. Also stimme ich dir zu, kann ich vollkommen verstehen, warum das dein Platz 2 ist. Und kannst du auch zwei spielen, sogar. Kannst du zwei spielen? Bitte, Entschuldigung, ich habe vorweg. Nee, ach Quatsch, alles. Nein, das ist ja alles gut. Das ist mir mit Sicherheit auch schon einige Male passiert heute. Aber es ist, man möchte auch gerne über diese Spiele reden. So. Ja. Das ist, nee, ich fand es halt deswegen cool. Einerseits, die Musik ist. Der Sound, der komplette Soundtrack ist in seiner Gänze einfach grandios. Es gibt da keinen einzigen Track, der mir nicht gefällt. Hm. Dann finde ich den kompletten Aufbau, die unterschiedlichen Welten sind so unterschiedlich zueinander, so einzigartig. Und trotzdem immer, sie überraschen einen jedes Mal, so, auf eine positive Art und Weise. Ich liebe die Tierbegleiter, die es gibt dabei, die sind allesamt richtig cool, und ich, ja, und einfach, es war für mich damals, mich hat das völlig, völlig weggeblasen, wie viele Welten ist da, also wie viele Level ist da einfach, dass du ja dann, wenn du eine gewisse Anzahl an Münzen gefunden hast, glaube ich, du musst, glaube ich, die Münzen dafür finden, in diese geheime Dschungelwelt kommst, wo letztendlich dann auch wirklich der finale Endkampf stattfindet. Das stimmt. Und diese Dschungellevel waren dermaßen schwierig. Die waren ultra hart. Das ist auch was eben dieses Spiel auszeichnet, diese Schwierigkeitskurve, die halt, es fängt super angenehm an und es hat eine sehr gute Lernkurve, und du kannst halt keinen Anfänger an die letzten Welten setzen, aber wenn du dich selber dahin gearbeitet hast, dann ging das. Kann man die schaffen, so. Ja. Wir sind bei den Unterwasserlevel sind mir fast die Augen ausgefallen. Wie geil war der mit dem Unterwasserlevel? Oh, ja. Das sah aus, als wenn der Fernseher komplett voll mit Wasser wäre. Ja, genau. Du hast einen richtigen Wassereffekt gehabt. Das ist Wahnsinn. Dass das Bild einfach auch so wie so in. Ja, auch die Charaktere waren so leicht verschwommen, wenn du geschwommen bist. So leicht verschwommen. Die Schwimmanimationen von den Affen. Die Schwimmanimationen waren cool. Genau, generell halt die Grafik so, ne? Das war. Ich hab das schon öfter gesagt, ich hab das Spiel dann gespielt und gesagt, boah, guck mal, die Affen sehen aus wie echt. Die Affen sehen aus wie echt. Ja. So. Das ist ja wirklich 3D. Ja, so. Wahnsinn, ne? Und auch der, wenn du, auch unter, ne, auch unter Wasser, wenn du En Garde, den Schwertfisch dort findest, allein schon durch dieses Glänzen, was er auf seiner Haut hatte, hat er so unfassbar plastisch ausgesehen. Ja. Und dann, geil, oder die Robben, auf die man springen musste, damit sie das Wasser abgekühlt haben, weil sonst zu heiß war. Stimmt. Ach, super. Ja, das hat so viel Innovation drin. So viel, was mir auch einfach noch im Kopf geblieben ist. So. Diese Achterbahn-Level, wo du von so einem Geist verfolgt wirst und auf so eine Totenkopf. In der Galore, ne? Nee, da waren es. Die Achterbahnen waren so Totenkopf. Stimmt, genau. Und dann, ich meine, im Endeffekt, ich habe immer mit Dixie gespielt, weil, ne, man kannte ja Diddy Kong und Dixie Kong. Und Dixie Kong hatte ja ihren Propeller, Pferdeschwanz, was das Ganze nochmal deutlich einfacher gemacht hat. Das heißt, ich habe eigentlich immer geguckt, dass ich Diddy Kong als spielbaren Charakter hatte. Dixie Kong. Stimmt. Ja, stimmt. Entschuldigung. Genau. Stimmt. Ja, doch, also, man muss ja sagen, als Donkey Kong Country 1 rauskam oder angekündigt wurde, haben auch alle gesagt, wie ist das denn möglich, diese Grafik, ne? Ja. Und die haben ja 3D-Modelle gerendert und dann Screenshots quasi davon gemacht, oder einzelne Bitmaps quasi rausgerendert und die dann animiert, wie man das mit einem animierten Sprite macht, ne? Also vollkommen logisch, aber dass da vorher noch kaum jemand drauf gekommen ist. Das Einzige, was es so ähnlich gemacht hat, wäre jetzt, was mir einfällt so, und was halt wirklich auch erwähnenswert wäre, ist halt Mortal Kombat. Die halt wirklich Szenen abgefilmt haben und dann die nachanimiert haben. Ja, wobei bei Weitem nicht so das brillant halt aussah. Aus, die Idee, also, die Idee ist dieselbe, gut, genau. Ja. Genauso wie das Rotoskopieverfahren, was zum Beispiel damals in Prince of Persia gemacht hat, wo halt Animationen gefilmt wurden und die dann einfach einzeln Frame für Frame nachgepixelt wurden und wodurch die Animationen sahen richtig gut aus. Realistisch aber das Spiel war absolut unspielbar. Was schwer. Ja, mega schwer. Auch unfair, weil man halt nicht gesehen hat, wo man hinspringt. Nö, musste auch auswendig. Ja, fand ich scheiße. Ja. Also habe ich das echt scheiße. Nein, finde ich auch bei so Prince of Persia auch im Endeffekt ein Jump'n'Run dann. Finde ich blöd, wenn man nicht, also wenn ich nicht sehen kann, ob ich, wenn ich so abspringe, wo ich lande. Das ist ja mein leichter Videospiel-Rassismus, den ich habe. Ich halte ja die Franzosen für Größenwahnsinnig. andersrum, die französischen Spieleentwickler vergrößern wahnsinnig, denn die wollen immer irgendwas ganz anders machen als alle anderen und wollen damit die ganze Welt revolutionieren und das klappt halt einfach nicht. Ja. Meistens klappt es nicht. Ja, aber Donkey Kong schon, echt ein super Spiel. Habe ich auch gerne und lange gespielt. Hätte ich auch eigentlich mit drauf nehmen müssen. Ja, ich eigentlich auch, wie gesagt. Konnte halt nur fünf Stück. Ich hätte auch kaum mich entscheiden können, eins oder zwei. Oh, wobei zwei definitiv der bessere Teil ist, aber ich glaube... Eins habe ich aber, glaube ich, sogar mehr gespielt als zwei. Ja, könnte auch sein, weiß ich nicht. Und drei ist echt schlecht. Also ich fand ich fand drei auch gut. Ich hatte den ersten Teil damals nicht. Den habe ich immer nur bei meiner Tante, bei meinem Onkel gespielt. Ich fand den dritten auch nicht schlecht. Ich fand den dritten eigentlich auch gut. Ich verstehe, warum man ihn als schlechtesten Teil bezeichnet. Ich würde ihn echt nicht als schlecht. Ich hatte da auch sehr, sehr viel Spaß mit und ich habe den auch auf bis zu 103% durchgespielt. Wow. Ich mochte Kiddy Kong irgendwie nicht und das Level-Design fand ich irgendwie komisch. Ich fand die Oberwelt-Map doof und deswegen kam ich. Die fand ich super eben, dass du da eben zu diesen Bären immer fahren musstest, dein Boot upgraden konntest so und dann damit und so viele Geheimnisse, die du finden konntest, um deine Bananenvögel zu finden. Naja, aber. Wie unterschiedlich wir sind. Krass, oder? Ja. Aber ist doch gut. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr achten, ist das richtig? Ja, aber ich kann wenn wir ein bisschen überziehen, ist es nicht so schlimm. Wir sind ja auch bei so dramatisch. Wir sind ja jetzt auch schon bei Platz 2. Du? Ja. Nee. Ja, Du hast dein durch. Ich bin durch. Wir sind durch, wir sind jetzt bei Platz 1. Was war denn dein Platz 2 denn? Ja. Dein Platz 2 fehlt noch, genau. Ja, deswegen meine ich. Mein Platz 2 ist X-Men Mutant Apocalypse. Das ist der Brawler, den du vorhin geteasert hast. Genau, keiner kennt's. Das ist von Capcom. Das kam, glaube ich, in PAL raus, aber irgendwie ist es auch so ein bisschen unterm Radar verschwunden, hat sich nicht wahnsinnig gut verkauft. Meines Erachtens nach das beste X-Men-Spiel aller Zeiten. Alle Charaktere, die Animation, also es ist ein klassischer Brawler, ne? Mhm. Links nach rechts prügelt sich da so durch. Die Grafik und die Animation sind mega geil. Die Sentinels, die Bosse generell, die Sentinels, Magneto Apocalypse oder so, die sahen absolut mega krass aus. Super farbenfroh, die sahen aus wie aus einem Comic einfach auf dem Fernseher drauf. Ja, ne? Ja. Halt in Pixel-Variante, aber super geil. Die Animationen waren butterweich für Super Nintendo-Verhältnisse und für PAL 50 Hertz-Verhältnisse. Aber geil. Und du konntest auswählen zwischen meinen absoluten All-Time-Favorite X-Men. Also außer Cyclops, den habe ich schon immer gehasst. Aber es waren Cyclops, Beast, Gambit, Wolverine und Rogue. Nee, Moment, Psylocke, Entschuldigung. Verdammt. Psylocke. Also alles irgendwie Charaktere, die ich super gerne mochte. Und du konntest halt aussehen, jeder hatte sein eigenes Level. Dann musstest du also diese 5 Level einmal durchspielen. Und danach kamst du in andere Levels, wo du aber, egal wen du ausgewählt hast, das gleiche Level gespielt hast. Und dann kamst du irgendwann zum Boss. Und dazu gibt es halt eine kleine Anekdote. Ich habe das halt bei Magic, jetzt heute schon mehrfach erwähnt, den Laden gibt es gar nicht mehr. Ist nicht mal so, dass wir Schleichwerbung machen würden. Schade eigentlich, ne? Super schade, aber ich glaube, das sagen wir auch jede Runde. Ja, aber seit der Attila nicht mehr da ist, war scheiße. Bei dem. Auch das sagen wir, glaube ich, jeden Podcast. Oh, damals. Ich könnte einfach einen ganzen Podcast mich aufregen über den Typ, der nach dem Attila da war. Können wir mal machen. Können wir mal einen Patreon-Podcast draus machen. Ehrlich, können wir mal einen Patreon. Das war echt ein Skandal, der Typ, ey. Ja, ohne Worte, ey, ohne Flachs. Der hatte auch keine Ahnung, der hat sich auch die ganze Zeit versucht, über den Tisch zu ziehen. Na egal. Auf jeden Fall der Laden, der hatte X-Men Mutant Apocalypse, bevor es in Deutschland rauskam. Und ich habe es mir ausgeliehen, immer mit dem Fire-Adapter. Dann habe ich es zu Hause gespielt, fand super geil. Dann habe ich es mir wieder ausgeliehen, Ich wurde da nicht müde von dem Spiel. Ne? Das hat mich einfach nicht genervt, fand es immer wieder geil. Irgendwann habe ich zum Dennis, so hieß er ja, Verkäufer, gesagt: Hör mal, Dennis, ich will das kaufen. Ich habe jetzt ganz viel Geld gespart, verkauf mir das. Und er sagte, ja, pass auf, wenn der PAL-Teil rauskommt, dann kann ich wieder verkaufen, weil bis dahin brauche ich das und das auszuleihen. Ja, ne? Ja, ist gut. Und dann habe ich halt gewartet und dann kam das halt im PAL raus und dann konnte ich dem das abkaufen. Ich brauchte aber auch den Adapter dafür. Also habe ich weiß noch relativ genau, ich habe 183 D-Mark gespart, weil das Spiel als Import für ihn super teuer war. Ja, klar. Der hat natürlich schon zigtausendmal neu wieder reingeholt, die Kosten, die Importkosten. Allein schon als Kind nicht so gemacht. Oft wie du halt ausgeliehen hast, waren wahrscheinlich die Kosten schon wieder drin. Ja, nicht ganz, aber ja. Und dann brauche ich halt den Adapter dazu. Also habe ich halt Spiel plus Adapter, glaube ich, 40 Mark, hat er mir einen für 40 Mark verkauft. Ja, und dann habe ich halt 180 Mark vollkommen gestört für so ein Spiel ausgegeben. Obwohl ein neues Spiel damals ja auch bis zu 150, 180 ja. Mark gekostet hat. Conker's Bad Fur Day hat auch 180 D-Mark gekostet. Boah, das muss man sich echt mal überlegen, ey. Ja, aber guck, hier, die bescheuerte Limited Edition heute kostet auch 150. Ja, aber das waren normale Spiele. Ja, gut. Also, Limited Edition für 90 Euro, okay, finde ich immer noch teuer. Kann also, man machen, je nach Content, aber ja, boah, ey. Ja, aber meistens sind auch nur noch irgendwelche DLCs, eine Auswahl von irgendwelchen Songs und... Ja, ein blödes Kostüm, was dir nichts bringt. Ja, ja, genau. Naja, das gab's damals nicht, war mir egal, ich wollte dieses Spiel besitzen und seitdem ist es in meinem Besitz und ich spiele es immer mal wieder gerne. Die Musik ist super geil, guckt euch mal ein paar Videos an, auf jeden Fall. X-Men Mutant Apocalypse für das Super Nintendo ist einfach eins meiner absoluten All-Time Side-Scroll Brawler Favorites. Richtig geil. Boah. Machst du auch direkt die Nummer 1? Alles klar. Ja, genau, leg direkt nach. Meine Nummer 1. Da brauchte ich wirklich gar nicht drüber nachdenken. Ich auch nicht bei meiner. Okay. Brauch ich auch nicht. Das ist einfach unfassbar, ja, unfassbar okay, gutes ja. Spiel, was ich auch, als es rauskam, so oft durchgespielt habe. Super Metroid. Als es rauskam, das hat mich so weggeblasen. Die Atmosphäre in diesem Spiel, die war einfach... Also, da war ja alles dran, was in den 80ern so irgendwie in war. 80ern, Anfang 90er. Ich meine, ja. Super Metroid war, glaube ich, irgendwie war ja spät. Verhältnismäßig, also nicht wirklich, aber das war ja nicht, war jetzt kein Starttitel. Ich muss mal gerade einmal recherchieren, weiß ich nicht auswendig. Aber das war ja richtig so in dem richtigen Zuge von Alien, sag ich mal. Ne? So, du kommst irgendwie auf so einen isolierten Planeten, dann gibt es da irgendwelche Viecher. Ich meine, das war bei Alien quasi nie naja. So, aber das Feeling war halt. Hat halt auch den Nerv der Zeit getroffen. Ja, ja, 94 in Japan, in Pal auch, ein paar Regionen in Amerika. Also zeitgleich mit jeweils zwei Monaten versetzt. Krass. 1994, schon recht spät, muss man sagen. Aber der absolute Knaller. Grafik wahnsinnig gut, Animation gut. Ich habe es in letzter Zeit mal wieder gespielt und habe gemerkt, dass es von der Steuerung her im Vergleich zu anderen Metroidvanias, die wir heutzutage gewohnt sind, beispielsweise jetzt in Symphony of the Night, und das kam ja nur ein paar Jahre später, ja. Doch von der Steuerung her ein bisschen hakelig. Aber ich habe halt wahnsinnig gute Erinnerungen daran und ich fand einfach die Atmosphäre, die ist einfach geil. Auch mit Sprachausgabe so hier und da. Also gerade im Intro, später eigentlich fast gar nicht mehr. Aber halt das Intro, der Sprachausgabe, das hat mich total weggeflasht. The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. Da musst du auf diese Basis, wo du das Metroid rettest und dann zerstört die sich von alleine, dann läuft so ein Countdown ab und stimmt, das Bild wackelt auch so von links nach rechts. Das ist wirklich das Gefühl, dass scheiße, dieser Planet, auf dem ich gerade mich befinde, ich glaube, so eine Raumstation quasi, die geht gleich kaputt. So, ne? Du konntest aber stehen bleiben, das ist nie was passiert. Ja, nee. Ja, also gut, die ist halt in die Luft geflogen. Ja, ja, klar. Runter war, ne? Und die Atmosphäre war einfach geil. Du bereist halt diesen Planeten und der hat unterschiedliche Regionen, wo du auch nur später hinkommst. Du brauchst ja erst neue Bomben, die kannst du dann wieder am Anfang einsetzen, wo du gedacht hast, wie komme ich durch diese Türen, das raffst du dann später, dann hast du halt ein bisschen Backtracking. Aber es ist überschaubar groß, deswegen war das nicht so schlimm, das Backtracking. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich glaube, die ersten Jahre, nachdem ich das besessen habe, habe ich das einmal im Jahr durchgespielt. So. Einfach so. So, jetzt ist mal wieder Zeit für Super Metroid. Also das habe ich mindestens 6 Mal durchgespielt und ich habe ja meinen Speicher noch von früher. Und irgendwann war ich halt nicht so weit, dass ich Samus Aran im Bikini gesehen habe. Dafür musste ich super schnell durchspielen. 3 Stunden oder 4, glaube ich. Ne? Und aber ich unter glaub, 4 unter, oder so? Unter 5 oder nee, unter 6 Stunden habe ich es halt geschafft. Ja. Am Anfang irgendwie 8, 9 Stunden und dann irgendwann mal so unter 6 oder unter 5 Stunden. Und trotzdem super viel geschafft. Nur da gab es auch so 1, 2 so Easter Eggs oder halt je nachdem, wie viele so Waffen du sammeln Save konntest. Save the Animals. Genau, du konntest diese Tiere retten. Und das wird ja dann später auch gezeigt, wenn der Planet in die Luft fliegt. Sorry, Spoiler Alert. Voll versaut. Ja. Dann kommt ja so eine kleine Rettungskapsel, die fliegt weg und da sind Tiere drin. Und das passiert nur, wenn du die rettest. Ja. Ja, ganz abgefahren. Also mega gutes Spiel einfach. Ich muss sagen, Entschuldigung, mit weiblichem Hauptcharakter, was keiner wusste, bis das Spiel zu Ende war. Helm ab und dann war das einfach eine Frau. Gut, wusste man schon von Metroid. Eigentlich schon. So, ne? Aber damals war es ja trotzdem Big Deal. So, ne? Ja, das stimmt. Ich muss sagen, ich habe Metroid, mein Cousin hatte das auf dem Super Nintendo und ich weiß noch, wie ich ihm dabei zugeschaut habe, wie er versucht hat, das zu speedrunnen. Oh. Ne? Und halt wirklich immer auf die Zeit geguckt hat, weil er eben auch dieses beste Ende, Samus im Bikini halt haben wollte. Daran habe ich noch ganz grobe Erinnerungen. Ich habe es selber nie besessen. Ich habe erst, als ich irgendwann für die Wii die Metroid Prime Trilogie bekommen habe. Es gab ja so eine ja, besondere, ja, Box, wo, ja, alle drei Prime-Teile drin waren. Auf die Wii nochmal umgesetzt. Auf die Wii, ne? Genau, ne, mit was für Metroid Prime wirklich super gut war. Also Metroid Prime mit Motion Controls ist definitiv besser als auf dem GameCube. Ja. So. Und als ich diese Trilogie dann hatte, habe ich alle Metroid-Teile, die vorher rauskamen, nachgeholt, um halt sozusagen, ne, wirklich auf dem aktuellsten Stand für Metroid, wow, Prime zu sein. Und da habe ich dann eben auch Super Metroid gespielt und ich fand's cool, aber es war einfach, ja, wie gesagt, ich habe es eben nur nachgeholt und habe deswegen, mein Lieblings-Metroid-Teil ist Metroid Fusion, mhm, auf dem Game Boy Advance. Den fand ich besser, weil er einfach auch den besseren Antagonisten hat. Hier, der SX, also dieser Samus-Klon, der einen da verfolgt, da habe ich mir teilweise in die Hose geschissen, weil ich so viel Angst davor hatte. Und das war nicht irgendwie, ich habe das nicht als Kind gespielt. So, ne? Also, deswegen, aber ja, es ist ein absolut grandioses Spiel, kann ich absolut nachvollziehen. Bei mir, ich glaube, es ist bei mir wirklich einfach nur der Grund, dass ich keine nostalgischen Erinnerungen daran, ja, habe, hab ich, sondern es, ja, ist einfach, ja. Und wie ich gerade schon sagte, ich habe es letztens erstmal wieder angefangen mit einem Kumpel, mit dem Andi. Mhm. Und der fand es halt auch irgendwie hakelig und schwierig und ist da nicht so richtig reingekommen. Aber der ist halt auch so Titel wie Ori and the Blind Forest gewohnt, die, ja, ultra, okay, fluffig, ja, von der Hand gehen. Okay. Und spielerisch halt auch in Anführungsstrichen nur ein klassisches Metroidvania sind. Ja. Aber was willst du machen, ne? Also ich als Kind war auf jeden Fall Feuer und Flamme für das Spiel und ich liebe es auch heute immer noch. Ich bin jetzt auf den Remake vom zweiten Teil gespannt. Ja, ich auch. Kann man übrigens schon vorbestellen, ist schon bei Amazon ausverkauft. Also die Limited Edition. Okay. Ich hab nämlich jetzt mal geguckt. Ja, kommen wir bestimmt nochmal dran. Klar, ist aber die werden Nintendo, ja, noch mal so, ne? Ja. Ganz am Anfang sind die ruckzuck ausverkauft, weil die ganzen Nintendo-Fanboys und Fangirls, ja, das holen. Und später, guck mal, ist plötzlich wieder verfügbar. Ja, aber Amazon wird ja wahrscheinlich auch nur 500 Einheiten, mhm, erstmal da blocken. Und ja, wenn, klar, die weg sind, die wissen ja nicht, wie viel die bekommen. Ja, genau. Von daher, alles easy, kriegen wir schon noch. Platz 1. Platz 1, ganz einfach. Klar. Ganz, ja, ganz einfach. Ich will mich so unbedingt machen. Oh nein! Nein! Ich würde dann sage ich es nicht, tun wir weg. Link to the Past, Legend of Zelda. Ja. Allerbeste Zelda. Gibt kein besseres Spiel. Okay, wie siehst für du mich das, Malte? Komm mal, hau raus! Es ist für mich eines der schlechtesten Zelda-Spiele. Echt? Oh mein Gott! Krass! Oh mein Gott! Ja, aber schön, einen Podcast mit dir zu machen. Ja, auf Wiedersehen. Das wird wieder passieren. Tschüss, da ist die Tür. Krass, okay, wie kommst du dazu? Ja, das interessiert mich jetzt wirklich. Ich habe da tatsächlich keinen festen Grund zu. Es gibt, es gibt Zelda-Spiele, die ich bedeutend weniger gerne spiele. Ja. Sowas wie Skyward Sword oder sowas, finde ich, kann ich mir nicht mehr geben. Sonst, und die beiden NES-Zeldas spiele ich auch weniger gerne als dieses Spiel. Aber ich weiß nicht, ich fand irgendwie die Welt, die du dort bereist, am uninteressantesten von allen Zelda-Spielen. Das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich A Link Between Worlds, das Spin-Off, ja, dieser Zelda-Timeline sozusagen für den 3DS, ich habe gesehen, es ist ein gutes Spiel, aber es hat mich einfach nicht so gekriegt, weil ich diese Welt nicht so faszinierend fand wie andere Zelda-Interpretationen. Die ich immer viel, viel interessanter fand, weil ich glaube einfach, der Grund ist, dass, vielleicht vertue ich mich, es ist gefühlt, ist Zelda A Link to the Past das Zelda-Spiel mit den wenigsten NPCs, abgesehen von den NES-Teilen. Ja, ja. Und ich fand, einen großen Teil der Faszination eines Zelda-Spiels hat für mich auch ausgemacht, die anderen Menschen und Wesen in dieser Welt halt zu erleben und zu sehen, ne, mit denen zu interagieren. Okay, und da hast du wenig Möglichkeiten, das stimmt. Und mir fehlen die Goro. Und es ist halt nicht, dass ich habe das Spiel auch nicht, ich habe zuerst Ocarina of Time gespielt, so, und dann dieses Spiel. Oh, das ist sehr schwierig. Und deswegen bin ich damit einfach nicht wirklich warm geworden. Ich habe es durchgespielt, ja. Aber ja. Ich finde auch Link's Awakening für den Game Boy zum Beispiel besser, weil es einfach eine, für mich, gefühlt lebendigere, ja, ja, Welt hat. Ich tatsächlich auch. Das ist ja mein Lieblings-Zelda. Link's Awakening. Und ich kann mich halt daran erinnern, dass ich als Kind habe ich halt Link to the Past mega abgefeiert. Weil ich halt im Zuge von Seal of Mana, Seal of Evermore, Breath of Fire, Terranigma, Lufia, Illusion of Time, habe ich alle mega gefeiert. Und da gehört Zelda auch bei mir zu den Top-Titeln. Gehört schon nach ganz oben, aber ich kann verstehen, wenn es einen nicht so dermaßen packt. Ich finde nämlich auch, dass die Welt so ein bisschen flach ist. Aber es hat mich als Kind halt null gestört. Und deswegen habe ich gute Erinnerungen daran. Aber ich muss auch sagen, ich habe heute irgendwie wenig Bock, irgendwie das nochmal durchzuspielen. Wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich sagen, oh, spielst du eigentlich nochmal Ocarina of Time durch. Oder tatsächlich nochmal Twilight Princess, weil ich das zum Beispiel von der Welt her unfassbar gut fand. Ja. Oder jetzt auch zuletzt halt Breath of the Wild, klar. Ja. Ich muss tatsächlich auch sagen, es gibt schlechtere Zelda-Teile oder Zelda-Teile, die ich weniger mag. Ja. Aber es gibt auch welche, die ich besser finde. Und für dich ist dein absolutes. Ja, das ist wahrscheinlich Teil. Auch ein bisschen Nostalgie. Ja, ich habe schon als Kind, das war mein erster Zelda-Teil, den ich gespielt habe. Ich fand einfach umwerfend. Ist es auch. Also Ocarina of Time zum Beispiel oder Majora's Mask habe ich vielleicht 20 Minuten gespielt, kam ich überhaupt nicht rein in die Teile. Mhm. Die haben mich alles angefressen, dieses 3D schlecht gealtert. Aber so. Auch 3D ist halt schwierig. Ja, ne? Ich bin kein Freund von 3D-Zelda-Teilen. Und du hattest kein N64, ne, als es rauskam. Nee, als es rauskam nicht. Ja, denn das N64 ist halt so schlecht gealtert, dass es heute kaum aufgreifen kannst, wenn du es nicht. Aber ich fand auch die 3DS-Remakes nicht gut. Ja. Also für mich ist Majora's Mask noch immer das beste Zelda. Ich finde es, also das ist halt mein Favorit. Ja, ich kann das, also ich, aber ich muss auch ganz, also bei mir ist es halt tatsächlich so, weil du, was du sagst, ne, da Link to the Past spielt bei dir Nostalgie rein. Völlig, ich würde sagen, bei mir spielt eine Anti-Nostalgie rein. Ja, okay, weil ich Kind, also ich habe das als Kind gesehen, ich habe es als Kind bei meiner Tante, bei meinem Onkel gesehen, wie sie es gespielt haben und ich habe auch. Ne, ich habe dann auch meine Erinnerung dran. Ich weiß, wie wir mit der kompletten Familie bei meiner Tante im Wohnzimmer saßen und mein Onkel diesen einen Boss mit der Metallmaske, wo du mit dem Hammer die Maske, so gut, ne, wie er das gemacht hat, das habe ich so präsent noch. Ne, aber ich bin einfach nicht damit warm geworden. Ja, gut. Ich verstehe es, ich verstehe es. Nein, klar, aber ne, wie gesagt, ich verstehe die Faszination des Ganzen und ne, es ist. Ja, es war schon ein Meilenstein in der da war auch einfach so ein Zelda-Teil, wo halt auch nicht viel erklärt wurde. Mhm. Die heutigen Zelda spielst du, glaube ich, Skyward Sword war 14 Stunden Tutorial gefühlt. Weil es ist ja nichts passiert. Und Skyward Sword ist richtiger Rotz. Kein Ding sein. Das und ist einfach also hier nur bist du in die Welt gekommen, bist da wach geworden, musst, okay, wo muss ich hin, gucken wir mal. Wurde so ein bisschen angeleitet. Also es war ein richtiges Abenteuerspiel. Ja, genau. Du konntest auch. Alles war ein eigentlich Abenteuer. Konntest du ja auch überall hin von vorne rein. Du wurdest eigentlich nur gebremst, weil du nicht das passende Item hattest, um in den Dungeon halt weiterzukommen. Und so wurde es halt geführt. Okay, ich komme da nicht weiter, probiere ich mal hier hinten. Mhm. Ah, hier liegt irgendwie ein großer Stein. Ich versuche den hochzuheben, ich fange an zu schwitzen, okay, kann ich nicht hochheben. Dann gehe ich irgendwo anders hin, bekomme irgendwann den Krafthandschuh und kannst dann ein ganz neues Areal entdecken. Wie cool war das denn auch, wo du, wenn du die Karte runtergegangen bist, war doch alles mit Wasser gefüllt und immer so kleine Rasenflächen. Da konntest du einen kleinen Tempel rein, an so einem Hebel ziehen, dann ist halt Wasser abgeflossen. Du bist nach oben, dann sind da Fische rumgeschwungen, du hast den Herzteil da gefunden. Ja, Wahnsinn. Könnte ich dir über alles erzählen. Also einmal im Jahr spiele ich das auch durch, Wahnsinn. Das ist einfach das allerbeste Zelda für mich. Ich mag Breath of the Wild auch, habe ich auch super gerne gespielt und so. Ja, ist ja was vollkommen, das ist ein ganz anderes Spiel. Link Between Worlds, super Nachfolger, habe ich auch alles geholt. Also jegliche Sachen, die man finden konnte, alle Link, Challenges und so. Für einen Link to the Past Liebhaber ist es natürlich eine totale Hommage gewesen. Ne? Absolut. Ja. Voller Fanservice. Ja, also damit haben die mich mit Link to the Past haben die mich auf jeden Fall gehookt mit Zelda. Ja, Zelda ist echt so eine Sache. Es ist halt, man möchte, also viele Leute sagen, glaube ich, irgendwie, Zelda ist alles der gleiche. Stimmt überhaupt nicht. Jeder Teil hat mindestens ein Feature, was die anderen Teile alle nicht haben. Ja. Und es gibt halt Sachen, die sind immer gleich und das ist auch gut so, weil es ist nur mal ein Zelda-Spiel. Hast du so einen Wiedererkennungswert halt einfach auch, ne? Jeder hat halt seinen Lieblingsteil. Deswegen ist die Serie so unglaublich spannend. Ja. Es ist halt nicht immer das Gleiche. Es gibt halt schon so ein paar Zelda-Konventionen, so, ne, wo halt, die sich wiederholen, wie zum Beispiel halt, ne, zuerst holst du 3, ne, und dann holst du 7 und dann, ne, also diese MacGuffins irgendwie, die da gesetzt werden, die du holen musst. Deswegen, ich bin, meine Lieblings-Zelda-Spiele sind alle die ein bisschen unkonventioneller sind, Majora's Mask, klar. Link's Awakening, Wind Waker, und auch Breath of the Wild jetzt, sind halt so die, ne, aber, ja. Das aber klar, ey, Linktooth-Basis für mich, muss ich nochmal klarstellen, bei weitem kein schlechtes Spiel, aber nein, ich habe einfach nicht. Also bei mir schwingt so halt auch viel Nostalgie mit. Es ist halt einfach so das erste, heißt halt erste, aber eins der ersten großen Abenteuer. Das auch mit drauf. Ja, so. Ja, schönes Selfie-Time ja, während des Podcasts. Ist halt einfach ein echt. Podcast war jetzt ganz wichtig für mich. Er sieht auch scheiße aus, poste ich nicht. Ja, egal. Ja. Übrigens hier auch das Originalspiel aus der Kindheit für 99 D-Mark gekauft. Oh. Schick. Schick. Ich glaube Galeria Kaufhof in. Nee, Karstadt in Moers. Den gibt es ja auch nicht, schon ewig nicht mehr. Nee. Der ist ja jetzt abgerissen, das Gebäude. Da war doch danach Schauland drin, ne? Nee, das war hinten, oder? Ach, weiß ich nicht mehr. Ist doch egal, auf jeden Fall. Ist doch egal für unsere Hörer. 99 D-Mark. Ist auch guter Preis. Ja, auf jeden Fall. Also Leute, was ist dein Platz 1? Jetzt wollen wir es wissen. Ja. Trommelwirbel. Terranigma. Terranigma ist für mich auch eins der besten Spiele aller Zeiten. Ja. Da kommt für mich wenig dran. Ich habe Terranigma damals auch als Weihnachtsgeschenk bekommen, weil ich noch. Und es kam auch zur Weihnachtszeit, glaube ich, raus ungefähr. Ja, es war relativ, relativ aktuell, dass ich es gekriegt habe. Und Terranigma ist halt. Man spielt einen jungen Ark. Der bescheuertsten Heldennamen, die es gibt. Der in einem Keller im Prinzip die Büchse der Pandora öffnet und dadurch einen kleinen knuffigen pinken Flauschknäuel befreit, der ein bisschen Ähnlichkeiten zu Kirby hat. Damit aber alle Menschen seines Dorfes einfriert. Das heißt, die erste Aufgabe ist, diese Menschen wieder aufzutauen. Dabei sorgt er auch dafür, dass unsere Welt komplett entsteht. Also mit jedem Mensch, er muss halt so verschiedene Türme besuchen und in jedem Turm kann er verschiedene Menschen aus seinem Dorf wieder erwecken, aber damit hebt er auch die Kontinente unserer Welt hoch, weil er in der Unterwelt lebt und muss dann, wenn die Kontinente da sind, weil sein Dorf noch immer bedroht ist und die ganze Welt bedroht ist, in unsere Welt und dann ist man als Spieler im Prinzip dafür verantwortlich, die Welt, so wie wir sie kennen, aufzubauen, indem man zuerst die Pflanzen erweckt, dann erweckt man die Tiere, dann erweckt man die Menschen, dann ist man später dafür verantwortlich, Städte von kleinen Dörfern zu riesigen Megametropolen zu entwickeln. Und das Spiel hat so viel, es ist so viel Liebe zum Detail da drin, es gibt so viele Kleinigkeiten, die man machen kann. Man kann in jeder Stadt, kann man Spezialitäten der jeweiligen Region, in der man gerade ist, essen. Und dann hat der Hauptcharakter so kleine Anime-Reaktionen. Das ist zum Beispiel, wenn man dann irgendwo in ja, Japan stimmt, ist und so eine heiße Suppe einfach schlürft, dann brennt einem erstmal der Kopf. Oder man ist in Frankreich, in Loire heißt die Stadt, nach dem Fluss benannt, und kann sich da mit Baguettes und Croissants reinhämmern. Und es ist halt ein wunderschönes Action-RPG mit vielen neuen Kniffen, ne? Mit vielen neuen Kniffen, mit einer unfassbar guten Geschichte, noch immer, die ein sehr, sehr tolles Setting und es spielt sich so unfassbar flüssig. Das Spiel ist meiner Meinung nach kein bisschen gealtert. Also es ist noch immer genauso faszinierend wie damals und wenn jemand sich ein Super Nintendo holt, ist das wirklich das Spiel, wo ich sagen würde, das kannst du jederzeit spielen und es wird nicht schlechter. So, und ich habe es tatsächlich lange nicht mehr durchgespielt, aber jetzt gerade einmal durchgespielt, als es rauskam. Und jetzt, ich richtig, richtig Bock drauf. Gerade wo du jetzt erzählt hast, ich habe mich danach auch nie wieder damit befasst, aber ich fand es halt super, auf jeden Fall. Aber irgendwie hat es noch nie meine Top-Liste gemacht. Und ich glaube, ich habe einige Sachen im Spiel nicht verstanden. Als Kind habe ich einfach nur so runtergespielt. Und das ist mir auch bei Illusion of Time genauso ergangen. Das habe ich halt auch durchgespielt, habe mir da auch nicht wirklich viel Gedanken in die Story gemacht. Und ich glaube, ich muss das heute nochmal spielen, um das irgendwie nochmal so aufzuleben, weil viele Sachen, die du gerade erwähnt hast, sind mir dann nochmal jetzt gerade eben beim Erzählen in den Kopf gekommen, weil ich gedacht, stimmt. Und ich kenne einige Leute, die das zu ihren absoluten Lieblingsspielen zählen. Und das muss ja einen Grund haben. Ne? Deswegen, ich glaube, ich muss das nochmal spielen. Ich habe das auch gerade optisch extrem gut in Erinnerung. Sehr viele Sachen sehr, sehr ausgereift dort in der Grafik und eigenständig auch. Es sah halt nicht aus wie irgendein klassisches Super Nintendo RPG oder sowas, sondern es sah halt aus wie Terranigma. Es war schon sehr cool. Ja. Auch eine tolle Oberwelt und ja. Es war ja irgendwie auch in den letzten Atemzügen des Super Nintendos kam. Ja, eine der letzten Großspiele, 19. Dezember 1996. 96? Der N64 war kurz vor Release PlayStation und Sega Saturn waren kurz schon, also die waren am absteigenden Ast und haben sie nochmal richtig einen rausgehauen. Ist übrigens auch nie in Amerika erschienen. Ja. Terranigma? Nur in Japan am 20. Oktober 95 und in Europa. Das ist auch der Grund, warum Terranigma auf YouTube gar nicht so präsent ist. Ja. Du findest jedes andere Super Nintendo-Spiel sehr präsent, irgendwie mit massenhaft Reviews und Let's Play. Aber Terranigma nicht, weil es einfach nicht in den USA erschienen ist. Das ist ja verrückt. Und deswegen dort einfach nicht so bekannt ist. Und das finde ich krass. Was ist halt, wie gesagt, meiner Meinung nach, eines der besten Spiele aller Zeiten. Ist wirklich gut, ja. Das ist ein super Spiel. Wahnsinn, das wusste ich ja gar nicht, das ist total verrückt. Da könnten wir vielleicht mal angehen. Ja. Als Videoformat. Mhm. So steht ja so. Stimmt. Ich hatte vorhin, als ich nochmal so geguckt habe, welche Spiele ich jetzt mitnehme, stand ich vor diesen ganzen Big Box-Spielen. Da dachte ich mir, Mann, eigentlich könntest du daraus schon einen eigenen Top. Und dann hättest du ja schon viel zu viele gehabt, eigentlich. Mhm. Wahnsinn. Also. Gerade so Action-Adventure und Rollenspiele für den Super Nintendo, super hohe Qualität, super viele rausgekommen. Ja. Also da war kaum eine Krücke dabei. Das war die Hochzeit dieses Genres, absolut. Ja. Alles, was danach gekommen ist, war irgendwie auch gut, hat aber oftmals irgendwie so Elemente, wo ich dachte, ach komm, jetzt wollte er doch nur modern sein. Ja, aber so die also ersten... Viele auf der Playstation gab es halt viele Sachen, so Suikoden und Grandia oder so, die halt wirklich auch mit Elementen gepunktet haben, die es vorher nicht gab, wie Suikoden mit seinen 160 Figuren. Ja, aber das fand ich schon übertrieben. Aber genau, das ist halt total übertrieben und das hat mich zum Beispiel auch abgeturnt. Ja, ich fand das auch viel zu viel. So, ich hatte hier eine Gruppe von, sagen wir maximal 5 Leuten bei den Rollenspielen. Da konntest du vielleicht aus 20 maximal wählen, das war okay. So, du konntest sehen, okay, der ist der Schwertkämpfer, der hat dann vielleicht noch die besondere Fähigkeit, aber bei 160, ich bitte dich, erstmal musst du die alle finden. Und dann wäre es denn davon der Beste. Ja. Wie lange willst du dich mit jedem Charakter beschäftigen, bis du rausfindest, okay, ja, aber wenn ich den jetzt auflevel, können sie die Attacke vielleicht besser sein als die von dem 118. Aber Nummer 57 war auch ganz cool. Das kann sich ja keiner merken. Nee, das ist echt super krass. Ich meine, das viele halten das ja trotzdem so wie Kuhn. Ja, das soll ja richtig gut sein. Ich habe es tatsächlich auch nie gespielt. Mhm, ich auch nicht. Ja, ist so eine Sache. Ja. Ja, Super Nintendo, wir könnten jetzt noch stundenlang weiterreden. Wir haben aber auch den Einspieler irgendwie komplett aus den Augen verloren. Da könnten wir vielleicht ein, zwei Sätze sagen. Den müssen wir jetzt... Den würden wir vielleicht jetzt erwähnen. Auch einspielen. Ja, der kommt jetzt. Ja. Macht auch einfach nur Sinn. Ja. Ging natürlich jetzt nicht die Susi hier zu jedem Titel einzeln, wenn wir bei Platz 4 sind. Dann genau, Platz das ist schwer. Nein, also Susi... Das wäre schwierig. Für die, die nicht wissen, Susi ist... Die ist ja, Mrs. Man Instagram. Ja, man sagt ja, ich glaube, die haben auf YouTube angefangen mit ihrem Kanal, Susi's Nerd Heaven. Genau, hat ein Blog Unboxings hat gemacht und so, hat einen Blog. Und die ist dann bei Instagram irgendwie vollkommen aufgeblüht, sozusagen. Genau, die hat jetzt die gestern, glaube ich, die 17.000 geknackt. Ja, arbeitet jetzt bei EMP als Social Managerin. Als Influencer. Genau, als Social Media Managerin, genau. Oder und ich kam irgendwann mal in Kontakt, weil sie nach Amerika gefahren ist. Im Urlaub hat sie auch dann bei Instagram so ein paar Sachen dazu geschrieben und einfach mal gefragt, ob jemand weiß, wo man so coole Spots hingehen kann. Die hatte, glaube ich, in Florida. Und ich war das Jahr vorher in Florida und habe dann halt so ein bisschen mit ihr geschrieben und so ein paar Sachen gesagt, wo wir waren und was wir gemacht haben und so. Und dann ist man halt so in Kontakt geblieben. Und jetzt habe ich sie einfach mal darauf angesprochen, ob die Bock hat, über Super Nintendo zu quatschen. Und sie hat aber gesagt, sie wollte keine Top 5 machen, sondern sie wollte über ihr Lieblingsspiel oder ein Spiel, über ihre Erinnerung vom Super Nintendo ein bisschen reden. Mhm. Schön. Und freut uns auf jeden Fall erstmal. Das ist eine spannende Sache und es ist das erste Mal, dass sie bei einem Podcast auftaucht. Genau, ihr erster Podcast, unser erster Einspieler. Schön, dass alle, dass wenn sie jetzt sagt, so hält man so, ich bin in dem Podcast, dann müssten alle, die wegen ihr sich hier sind, erstmal die zwei Stunden vorher dran. Das ist super. Ja, das passt jetzt relativ. Wir hätten mal zwischendurch nach Platz 3 Pause machen können. Ja, ja. Aber wir waren so im Rage-Modus, so im Modus irgendwie. Aber also, Susi, ne, Susi wird es verstehen. Auch, tut uns sehr leid. Du wirst es ja jetzt hören, genau. Hoffentlich hörst du den Podcast auch an und wir setzen dich nicht ans Ende, weil wir dich doof finden. Im Gegenteil. Aber also wir freuen uns ja super, dass du das gemacht hast und dass du dabei bist. Aber irgendwie waren wir jetzt gerade einfach so im Run. Ja, beim nächsten Einspieler bist du auf ganz vorne. Absolut. Ja. Ja, machen wir so. Hi, ich bin Susi von Susis Nerd Heaven. Und ich betreibe einen Blog inklusive Instagram-Profil. Da poste ich ab und zu Nerdkram, wie man vielleicht am Namen erkennen kann. Und Chris hat mich gebeten, ob ich nicht was zu meinen Top 5 Super Nintendo-Spielen sagen möchte. Ich habe mich für meinen Platz 1 entschieden, also meinen persönlichen Platz 1. Ich weiß jetzt nicht, wo dieses Spiel bei den Jungs liegt, Aber mein persönlicher Platz 1 ist Super Mario World. Ich selber hatte nie ein Super Nintendo zu Hause, hatte aber das Glück, dass die Nachbarn meiner Eltern ein Gästezimmer hatten. Darin stand ein Röhrenfernseher und ein Super Nintendo. Und die Kids ganz zufällig meine besten Freunde geworden sind. Und ich da echt viel Zeit verbringen durfte in diesem Gästezimmer an der Konsole. Und wir zusammen wie verrückt Super Mario World gespielt haben. Ich kann mich heute noch bildlich daran erinnern, wie wir da auf diesem Boden saßen, vor diesem Mini-Röhrenfernseher, uns immer wieder gezofft haben, so wer als nächstes spielen darf. Aber wirklich den Spaß unseres Lebens da hatten. Und es war so unglaublich cool, einfach sich gegenseitig zu motivieren, zu helfen, auch mal wirklich zu streiten, sich anzuschreien. So einfach echt eine tolle Zeit. Und ja, es ist deshalb mein Platz 1, weil ich da wirklich unglaublich viele Stunden und Tage mit meinen Freunden da dran verbracht habe. Und es einfach sehr prägend war für unsere Kindheit, glaube ich. Dieses gemeinsam ein Spiel zu schaffen, gemeinsam zu zocken. Es war einfach ziemlich cool. Und ja, ich hoffe auch, dass dieses Spiel bei euch in den Top 5 ist, weil für mich ist es persönlich wirklich mein Platz 1. Danach kommt direkt Super Mario World 2, also Yoshi's Island. Aber ja, das weiten wir jetzt nicht weiter aus. Und ja, sehr tolles Spiel, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Wie gesagt, eigentlich, wir wollten auch nochmal über Honorary Mentions reden, aber ich glaube, da könnten wir einen zweiten Podcast draus machen. Ja. Das macht eigentlich mehr Sinn, weil mir fallen so viele Titel ein, über die ich auch genauso lange reden könnte wie jetzt schon. Deswegen lass uns das mal irgendwie verschieben. Wir können ja gerne in der gleichen Konstellation nochmal eine neue Runde machen. Gerne. Wie gesagt, der Pokémon-Podcast steht auch noch was. Habt ihr mir auch angeboten? Allerspätestens zum Switch-Release. Ja, auf jeden Fall. Boah, war eine Ankündigung. Ja, macht das doch, genau. Ja. Weil das ist ein Thema, da bin ich echt raus. Und dann könnt ihr ruhig auch mal zu zweit was machen. Ja, können wir machen, das ist kein Problem. Gerne. Also sagen wir gemeinsam, vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Kommentare wie immer erwünscht. Themenvorschläge. Themenvorschläge auch. Ja. Alles immer gern gesehen, gelesen, gehört. Und wir sagen, zock on, zock hard.